Geschichte Porträt. Zar, Zimmermann, Folterknecht. Peter der Große, europäischer Visionär und russischer Despot. Gelesen von Clemens Benke für Saga Egmont. Prolog. Peter der Große. Reformer ohne Gnade. Er ist wissbegierig, herrisch, hyperaktiv. Peter reist als erster Zar durch Europa, arbeitet als Zimmermann, zieht gerne Zähne, erhebt Russland zur Großmacht und modernisiert es brutal. Vor 350 Jahren kam einer der außergewöhnlichsten Monarchen zur Welt. Menschliches und allzu menschliches. Zar Peter, der Vielseitige. In mancher Hinsicht wird Peter seinem großen Namen zurecht, in anderer jedoch nicht. Sechs Seiten des Herrschers von Katharina Behmer. Auf den Arm genommen. Jahrelang schon wollte Zar Peter Frankreich besuchen. König Ludwig XIV. Wusste es aber auf eine höfliche Weise abzulehnen, wie der Herzog von Saint-Simon in seinen Memoiren schreibt. Erst nach dem Tod des französischen Sonnenkönigs kündigte sich der Zar 1717 erneut als Gast des Hofes an. Diesmal kam man seiner Selbsteinladung nach, empfing ihn mit Staatsehren und quartierte ihn im Louvre ein. Beim Zusammentreffen der Mächtigen kam es dann zu einer Situation, die, vorsichtig formuliert, gegen das höfische Protokoll verstieß und später in einem Historiengemälde verewigt wurde. Zar Peter nahm Ludwig den 15. buchstäblich auf den Arm, denn der französische König war erst 7 Jahre alt. Den Zahn gezogen. Echte Volksnähe zeigte Peter, wenn er einer seiner Lieblingsbeschäftigungen nachging. Dann konnte es passieren, dass der Amateurzahnarzt seinen Untertanen höchstpersönlich im Mund herumfuhrwerkte. Von diesem außergewöhnlichen Hobby zeugt eine bis heute im St. Petersburger Museum für Anthropologie erhaltene Sammlung von Zähnen, die der Zar selbst gezogen hat. Peters Faszination für die menschliche Anatomie wurde durch den niederländischen Mediziner Frederik Ruysch geweckt, dem er Präparate für seine Sammlung abkaufte. Peter lernte von Ruysch chirurgische Eingriffe vorzunehmen. Und wer würde es wagen, zu einer Behandlung vom Zaren Nein zu sagen? Aufgedrehter Allesmacher. Peter konnte nicht stillsitzen. Er war voller Tatendrang und Wissensdurst, wollte nicht nur Dinge verstehen, sondern sie begreifen, im wahrsten Sinne des Wortes. Es genügte ihm nicht, theoretisches Wissen über Technik, Handwerk und Medizin aufzusaugen, weshalb er Europa und vor allem die Niederlande bereiste. Selbst Hand anzulegen war für ihn essentiell, ob beim Bootsbau in Amsterdam oder beim Schreinern von Särgen. Peter war ein Macher, doch er war auch getrieben. Bei Unterredungen ging er rastlos auf und ab. Dabei öffnete er stets die Türen zu Nebenräumen, damit er sehen konnte, was dort passierte. Man könnte sein Verhalten aus heutiger Sicht als eine Form von Hyperaktivität deuten. Auf einer Augenhöhe? Den Beinamen der Große haben viele Herrscher im Lauf der Geschichte verliehen bekommen. Dabei sagt dieser Titel in der Regel mehr über das politische Format als über die tatsächlichen Körpermaße aus. Der Makedone Alexander der Große etwa soll nur 1,60 Meter gemessen haben. Im Fall Peters war der Name aber Programm. Auf Gemälden überragt der Zar seine gesamte Entourage. Zeitgenössische Quellen schätzen seine Größe zwischen 2,01 Meter und 2,15 Meter. Auch seine breiten Schultern sorgten für eine imposante Herrscherstatur. Hinzu kam seine bestimmende Art, die nicht selten in Wutausbrüche ausartete, weshalb es sich die Leute zweimal überlegten, ihm zu widersprechen. Peter war eher Hitzkopf als großer Diplomat. Auf das Schafott gebracht. Nicht nur bei der blutigen Verfolgung der Strelitzen, bei der er womöglich selbst das Henkersbeil schwang, ließ Peter gerne Köpfe rollen. Auch seine in Ungnade gefallene Exgeliebte Mary Hamilton wurde auf das Schafott geführt. Peter war leidenschaftlich in Liebesdingen, wenn auch im Negativen. Wie es für Herrscher seiner Zeit üblich war, hatte er einige Affären, etwa mit der deutschstämmigen Anna Mons, gönnte aber seiner zweiten Ehefrau Katharina keinerlei Eskapade. Als das Gerücht aufkam, Katharina vergnüge sich mit Willem Mons, dem Bruder von Peters eigener Geliebter, ließ er diesen enthaupten. Den Kopf soll Peter dann in Alkohol eingelegt auf den Schreibtisch seiner Gattin gestellt haben. Herzallerliebst, oder? Gewaltig auf dem Holzweg. Napoleon bezog sich auf das Dokument, Karl Marx und Friedrich Engels war es ein Begriff, und auch die Nationalsozialisten zitierten es, das Testament Peters des Großen. Eine vermessene Schrift, die von einer allgemeinen Herrschaft über Europa für die Zukunft fantasiert. Russland müsse dieses Ziel mit allen Mitteln der politischen Intrige erreichen, befahl der Text. Das sei angeblich der letzte Wille Zar Peters des Ersten. Doch der schrieb gar kein Testament. Es handelt sich um eine Fälschung, die der polnische General Michael Sokolnicki Ende des 18. Jahrhunderts verfasste. Obwohl die Echtheit des Dokuments von Anfang an umstritten war, wurde es in der Geschichte immer wieder gezielt für antirussische Propaganda eingesetzt. 1697 bis 1698. Ein Zar wird Zimmermann. Er ist schon Russlands Herrscher, da verdingt sich Peter I. als Handwerker in den Niederlanden, eigentlich inkognito, aber das klappt natürlich nicht ganz. Von Frederik Seeler. Der Zar steht am östlichen Ende des Hafens von Amsterdam. Vor ihm liegen die Werften der niederländischen Ostindien-Kompanie. An den Kais sieht er hunderte Segelschiffe, Masten ragen empor, Taue und Segeltuch liegen herum. In der Werft vor ihm reparieren Arbeiter den Rumpf eines Schiffes. Sie kratzen Bewuchs und Muscheln ab, schlagen morsche Planken heraus, nageln neue Bretter fest und gießen Teer in die Ritzen. Was Zar Peter I. beobachtete, ist die wohl bedeutendste Industrie der Niederlande. In den Werften bauen und reparieren die Amsterdamer die Schiffe, die der Handelsnation Wohlstand und Einfluss gebracht haben. Doch Peter ist nicht gekommen, um nur zu staunen. Er trägt eine weiße Hose und ein rotes Hemd, die Klamotten eines Lehrlings. Über der Schulter hängt ein Beil. Die anderen Arbeiter warten bereits auf ihn. Heute beginnt der Zar von Russland eine Lehre als Schiffszimmermann. Der Aufenthalt in den Niederlanden im Jahr 1697 ist das wohl zentrale Erlebnis in Peters Leben und erklärt, warum der Zar das russische Reich so radikal verändern wird. Russlands Wirtschaft befindet sich damals noch im Mittelalter. Ein mächtiger Adel herrscht über eine feudale Gesellschaft. Leibeigene schuften auf dem Feld, Industrie gibt es kaum. Peter regiert da erst seit wenigen Jahren. Im Süden bedrohen die Osmanen die Grenze. Viele Adelige sähen lieber seine Schwester auf dem Thron. Trotzdem kündigt Peter eine Reise durch Westeuropa an. Zum ersten Mal verlässt ein russischer Zar in Friedenszeiten sein Reich. Peter möchte Verbündete gegen die Osmanen finden, aber auch neue Technologien kennenlernen. Verstehen, wie sie funktionieren und sie in Russland kopieren. Heute würde man es wohl Industriespionage nennen. Ihn faszinieren Teleskope, Kanonen, aber vor allem Schiffe. Denn von einer schlagkräftigen Flotte, so ist er überzeugt, hängt die Zukunft seines Landes ab. Im März 1697 bricht Peter nach Westen auf. Sein Tross, die große Gesandtschaft, umfasst mehr als 250 Personen. Diplomaten, Sekretäre, Soldaten, Diener und Volontäre, die verschiedene Handwerke erlernen sollen. Nur der Zar steht nicht auf der Liste. Peter ist inkognito dabei als Leutnant Peter Michailow. So will er höfischem Zeremoniell entgehen und sich frei bewegen können. Die Diplomaten, die mitreisen, sollen für ihn die offiziellen Termine übernehmen. Die Reise führt übers Baltikum und Polen zunächst nach Brandenburg. Doch der Zar interessiert sich vor allem für die Niederlande. Peter ist so neugierig, dass er seine Gesandtschaft am Rhein zurücklässt, ein Boot mietet und mit 6 Begleitern in die Niederlande übersetzt. Die Vereinigten Niederlande erleben damals ihr sogenanntes goldenes Zeitalter. Peter segelt durch Kanäle, die das Land miteinander wie Schnellstraßen verbinden. Er sieht Deiche, Papiermühlen, gepflasterte Straßen, Straßenlaternen und Häuser mit 7 Stockwerken. Es ist der wohl modernste Staat der Welt. Den Wohlstand verdankt er seiner Handelsflotte und den riesigen Häfen von Rotterdam und Amsterdam. Fast der gesamte europäische Handel läuft über diese Knotenpunkte. Schiffe bringen Wein aus Frankreich, Zinn aus England und Wolle aus Spanien, die man zu Textilien weiterverarbeitet. Dazu beuten die Niederlande ihr Kolonialreich aus. Täglich laufen Schiffe der niederländischen Ostindien-Kompanie in die Häfen ein, beladen mit Pfeffer, Tee und Seide aus der Karibik, Indien und Indonesien. Für viele der Handelsrouten haben die Niederländer Monopole. In den Seehäfen der Welt spricht man Niederländisch. So auch im russischen Donhafen von Woronesch oder in Archangelsk am Arktischen Ozean. Dort hat Peter schon als Jugendlicher seine ersten Worte Niederländisch gelernt. Er hörte den Matrosen aus Amsterdam zu und begeisterte sich für ihre Schiffe. Sie erzählten ihm von einem Ort namens Saandam, wo jedes Jahr 350 Schiffe gebaut würden. Russland verfügt über kein einziges Kriegsschiff. Im Schwarzen Meer dominiert die Flotte der Osmanen. An der Ostsee hat Russland nicht einmal einen Seehafen. Peter will das ändern. Sein erstes Ziel in den Niederlanden ist daher der Industrieort Saandam, nördlich von Amsterdam. Als Peter dort ankommt, kauft er Beil und Hammer und geht zur Werft. Auf einer Liste trägt er sich unter dem Namen Peter Michailow als einfacher Arbeiter ein. Er beginnt, Holzstücke in Form zu schlagen. Immer wieder unterbricht er die Arbeit, um den Vorarbeiter nach dem Namen von Schiffsteilen zu fragen. Nach den ersten Arbeitstagen verkündet Peter auf Niederländisch: Ook, ik ben Timmermann. Auch ich bin ein Zimmermann. Aber der wohl 2,30 Meter große Mann mit dem russischen Akzent erregt Aufsehen. Manche der Matrosen, die in Russland waren, erkennen den Zaren wieder. Bald kommen Menschen herbei, um zu schauen, ob es stimmt, dass der Zar von Russland hier Bretter hobelt. Sogar aus Amsterdam reisen sie auf Ausflugsschiffen an. Menschenmengen umringen ihn schließlich. Ein Mann kommt ihm so nahe, dass Peter ihm eine Ohrfeige verpasst. Eine Zuschauerin ruft: Bravo, er hat dich zum Ritter geschlagen. In der Zwischenzeit ist die offizielle russische Gesandtschaft in den Niederlanden angekommen. Peter segelt nach Amsterdam zurück, um sie zu treffen. In der Stadt hat man längst mitbekommen, welcher berühmte Gast im Land weilt. Die Ratsherren begrüßen Diplomaten und Zar mit einem Feuerwerk. Über der Amstel abends gibt es Ballett und Oper. Die Amsterdamer hoffen auf gute Geschäfte mit Russland. Beim Bankett sitzt Peter neben dem Bürgermeister Nicolas Witzen. Die beiden mögen sich sofort. Nach dem Essen zeigt Witzen dem Zaren seine Modellschiffe und Kompasse. Peter erzählt von seiner Arbeit als Zimmermann und den Menschenmassen in Saandam. Witzen hat eine Idee. Peter könne in den Werften der Ostindien-Kompanie arbeiten. Die Mauern der Werft würden ihn vor neugierigen Blicken schützen. Der Zar ist begeistert. Von nun an kommt Peter täglich im Morgengrauen zur Werft im Osten Amsterdams, um das Handwerk eines Schiffszimmermanns zu erlernen. Der Vorstand der Ostindien-Kompanie ordnet an, dass für Peters Lehre ein neues Schiff gebaut werden soll, eine 100 Fuß lange Fregatte. Die niederländischen Werftarbeiter legen alle Einzelteile zurecht, sodass Peter sie begutachten kann. Dann beginnen sie, das Schiff vom Kiel bis zum Mast zusammenzusetzen. Peter lernt, wie man Schiffspläne zeichnet, wie man nagelt, schreinert, hobelt. Er will alles selbst ausprobieren, packt auch bei schweren Planken mit an. Bald zieren Schwielen seine Hände. In den Pausen sitzt er auf einem Baumstamm und unterhält sich mit den anderen Arbeitern. Er lehnt es ab, mit Titeln angesprochen zu werden. Die Arbeiter nennen ihn bloß Timmermann Peter oder Bars Meister Peter. Doch Peter braucht für Russland nicht nur Schiffe. Immer wieder unterbricht er seine Arbeit und reist durch die Niederlande. Er besucht Sägewerke, Spinnereien, Papierfabriken. Überall fragt er: Wofür ist das? Wie funktioniert das? Er begleitet Walfänger in der Nordsee, er trifft den Festungsbaumeister Baron von Köhorn. Er lernt, wie man Zähne zieht und Leichen seziert. Der Naturforscher Anthony van Leeuwenhoek, der die Technik des Mikroskops perfektioniert hat, zeigt Peter Spermien in nahezu 300-facher Vergrößerung. An freien Tagen läuft der Zar durch Amsterdam, sieht die Märkte mit Bergen von Käse, die Grachtenhäuser aus Backstein, die gut gekleideten Bürger. Was Peter in den Niederlanden erlebt, muss ihn faszinieren und verstören. Warum sind die winzigen Niederlande so fortschrittlich und reich im Vergleich zu Russland, dem größten Land der Welt mit seinen vielen Rohstoffen? Peter beginnt, Experten aus allen Gebieten abzuwerben. Pensionierte Kapitäne, Schiffshandwerker, Artilleriemeister, aber auch Ärzte und Gelehrte. Er verspricht Land und Titel, wenn sie ihm nach Russland folgen. Ihr Wissen soll sein Land transformieren. Peter trifft sich auch mit dem Statthalter der Niederlande, Wilhelm von Oranien. Er möchte ihn überzeugen, Russland im Krieg gegen die Osmanen beizustehen und dafür 70 Kriegsschiffe und 100 Galeeren zu liefern. Aber die Niederlande wollen sich nicht in den Konflikt einmischen, denn Krieg ist schlecht für den Handel. 9 Wochen nach Kiellegung ist immerhin Peters Fregatte fertig. Der Zar erhält ein Zeugnis für seine Arbeit. Werftmeister Geritz Klees-Pohl schreibt: »Ich bezeuge, dass Peter Michailow, zum Gefolge der großmoskowitischen Gesandtschaft gehörig, auf der ostindischen Schiffszimmerwerft sich während seines edlen Aufenthalts als fleißiger und tüchtiger Zimmermann benommen hat. Bürgermeister Witzen kommt persönlich zur Taufe und schenkt Peter das Schiff. Der Zar ist zu Tränen gerührt und umarmt seinen Freund.« Als Peter 1698 nach Russland zurückkehrt, bringt er hunderte Experten aus den Niederlanden und England mit. Dazu Anker, Taue, Messinstrumente, Schiffskanonen und Ruder. Bald beginnen in den Werften am Don russische Zimmermänner, die ersten Fregatten und Linienschiffe zu bauen. Immer wieder kommt der Zar persönlich vorbei, kontrolliert die Arbeiten, gibt Ratschläge. Sein riesiges Reformprogramm hat gerade erst begonnen. Reiseziele. Die große Gesandtschaft. Moderne Technik und Verbündete will der Zar im Westen finden. Nicht alles gelingt ihm wie geplant. Von Frederik Seeler. Es ist die wohl spektakulärste Reise eines Monarchen in der Neuzeit. 1,5 Jahre lang zieht Zar Peter mit seinem Tross durch Westeuropa. Die Niederlande sind dabei nur eine Station. Schon als die Gesandtschaft 1697 auf ihrer ersten Etappe in Riga eintrifft, zeigt sich, wie kompliziert Peters Wunsch nach Anonymität die Reise macht. In Riga herrschen damals die Schweden. Peter interessiert sich für ihre modernen Festungsanlagen. Er läuft die Wälle ab, misst die Gräben aus, notiert sich Maße in ein Notizbuch. Ein Wachmann sieht ihn und droht zu schießen. Peters Diplomaten eilen herbei und klären den Wachmann auf, dass er seine Muskete auf den Zaren von Russland richtet. Der schwedische Botschafter in Riga hält sich streng ans Protokoll und begrüßt nur die offiziellen Diplomaten der Gesandtschaft, so wie es der Zar eigentlich wollte. Peter möchte zwar inkognito reisen, doch er erwartet trotzdem die Aufmerksamkeit der Herrschenden. In Riga muss er sogar für seine Verpflegung selbst bezahlen. Die schwedische Kälte empört ihn. In Brandenburg läuft es besser. Kurfürst Friedrich III. Und Peter speisen zusammen, schauen sich an, wie zwei Bären gegeneinander kämpfen. Sophie, die Kurfürstin von Hannover, beschwert sich über den Alkoholkonsum der Russen. 3 der moskowitischen Abgesandten wussten nicht mehr von sich selber, so voll waren sie, wie sie wegfuhren. Nach den Niederlanden besucht Peter England. In London hört er im Parlament einer Debatte zu. »Das ist gut, wenn die Untertanen ihrem König offen die Wahrheit sagen«, schreibt er später. Doch er zeigt wenig Verständnis dafür, dass ein Monarch seine Macht teilen muss. Nur Verbündete gegen die Osmanen findet Peter auf seiner Reise nicht. Doch er kann sich mit den Königen von Polen und Dänemark auf einen Angriffskrieg gegen Schweden einigen. Seine Ambitionen richten sich nicht mehr auf das Schwarze Meer, sondern auf die Ostsee. Als er später mit seiner Armee das schwedische Riga belagert, erinnert er sich daran, wie er einst in der Stadt ignoriert wurde. »Das ist der Beginn unserer Rache gegen diesen verfluchten Ort«, sagt der Zar angeblich, als er die erste Kanone abfeuert. Erstes Kapitel: Brutale Jugend. Der Weg zur Herrschaft. Peter muss ein Massaker und Intrigen überstehen, treibt sich mit Ausländern herum und übt Krieg. Moskau 1682. Blutbad auf der Roten Treppe. Er ist als Zarensohn geboren, doch er muss schon als Kind eine Rebellion überleben und mit eigenen Augen ein tagelanges Massaker sehen, das ihn tief prägen wird. Von Franz Metzger. Die Trommeln kommen näher, ihr Dröhnen wird lauter, hektischer, bedrohlicher. Dazu Wüste, noch unverständliche Rufe aus vielen rauen Kehlen. Verschüchtert klammern sich die beiden Knaben, der 15-jährige Ivan und der 9-jährige Peter, an die Mutter. Die Angreifer haben ohne Widerstand das Tor zum Kreml erstürmt. Kein Kunststück, gehören sie doch selbst zu den Strelitzen, der Leibgarde der Zaren. Und jetzt kann man auch verstehen, was sie lautstark fordern. Heraus mit den Verrätern und Mördern! Und übergebt uns die Naryschkina und den Matwejew. Sie haben den Zarewitsch Iwan ermordet. Heraus mit den Mördern! Iwan ermordet? Dabei steht er doch quicklebendig neben seiner Stiefmutter, der Zarenwitwe Natalia Naryschkina. Dieses Gerücht lässt sich also leicht widerlegen. Und so tritt die Zarina mit den beiden Knaben mutig auf den Balkon oberhalb der roten Treppe des Kremlpalastes, gefolgt von hohen Würdenträgern des Russischen Reiches. Da müssten sich die aufständischen Strelitzen doch beruhigen und sich der herrscherlichen Autorität unterwerfen. Tatsächlich scheint der Sturm abzuflauen, geht ein Zögern durch die Reihen der Angreifer. Fürst Michael Dolgoruki, selbst Kommandant eines Strelitzenregiments, will die Gelegenheit nutzen und befiehlt den Soldaten abzuziehen. Den Befehl spickt er allerdings mit drastischen Beschimpfungen. Das ist ein fataler Fehler, erinnert dieses Auftreten die Rebellen doch an ihre eigentliche Agenda, der Familie der Zarina und ihren Freunden die Regentschaft zu entreißen. Für die Rebellen ist das Vaterland in Gefahr, wie sie es den Moskauern bei ihrem Marsch durch die Stadt immer wieder erklärt haben. Außerdem, Iwan mag noch leben, doch ist sein Bruder, Zar Fjodor, nicht erst vor ein paar Wochen viel zu jung, verdächtig jung gestorben? Mit Wutgebrüll stürmen die ersten Strelitzen die rote Treppe hinauf. Sich an der Zarenwitwe oder gar an den beiden Zarewitschen zu vergreifen, das wagt der aufgehetzte Mob doch nicht. Für ihre Ratgeber gibt es keine Gnade. Als erster wird Fürst Dolgoruki von seinen eigenen Soldaten gepackt und über die Balustrade gestürzt, in die geschliffenen Hellebarden und Spieße der Soldaten hinein. Den greisen Bojaren Artamon Matwejew erteilt gleich darauf dasselbe Schicksal. Die Feinde tot zu sehen, genügt der aufgepeitschten Meute nicht. In ihrem Blutrausch zerhacken sie die Körper. Die Gliedmaßen werden sie dann in den Straßen Moskaus zur Schau stellen. Die Erstürmung der Roten Treppe an diesem 15. Mai 1682 ist nur der Auftakt zu einer dreitägigen Orgie der Gewalt von Mord und Totschlag. Alles müssen die Prinzen mit ansehen. Auch wie zwei Brüder der Zarenwitwe Natalia, also Peters Onkel, vor ihren Augen abgeschlachtet werden. Inwieweit der kranke und zurückgebliebene Iwan das Grauen mitbekommt, lässt sich nicht sagen. Peter jedoch wird die furchtbaren Tage in Moskau nie vergessen und nie vergeben. Der Hintergrund dieser Blutorgie verkörpert sich in den beiden Prinzen Iwan und Peter. Ihr Vater Alexei I., der zweite Romanow auf Russlands Thron, zeugte mit seiner ersten Frau Maria Miloskavakaja aus dem russischen Hochadel 5 Söhne und 9 Töchter. 1669 stirbt Maria. Der frühe Tod seines ältesten Sohns Dimitri lässt den Zaren nach weiterer Absicherung der Dynastie suchen. Zu lebendig sind im Land noch die Erinnerungen an die Smuta, die Zeit der Wirren, die 1598 mit dem Tod des kinderlosen Zaren Fjodor I. begann und erst 1613 mit der Übernahme des Zarenthrons durch die Romanows überwunden wurde. Alexei heiratet daher in zweiter Ehe die junge Natalia Naryschkina, die ihm neben zwei Töchtern auch einen weiteren Sohn gebärt, Peter. Die Naryschkins gehören freilich nur dem niederen Adel an, sollen sogar tatarisches Blut in den Adern haben. Die Miloslavskis und andere alte große Familien rümpfen die Nase über die junge Zarina und ihre Angehörigen. Der Zar genießt dagegen das neue Familienglück. Sein Sohn Peter zieht als Nesthäkchen und im Vergleich zu seinen Halbbrüdern, vor Kraft und Gesundheit strotzend, die Zuneigung der Eltern auf sich. Er verbringt eine behütete, verwöhnte Kindheit, ohne dass ihm als Dritten der Thronfolge Eigenschaften und Lernpensum eines zukünftigen Herrschers abverlangt werden. Erst mit 7 Jahren beginnt so etwas wie eine gezielte Erziehung. Schreiben lernt er ebenfalls spät und seine Briefe sind lebenslang voller Fehler. Erhalten bleiben ihm aber seine Neugier und seine stete Lernbereitschaft. Anfang 1676 stirbt Zar Alexei überraschend mit nur 46 Jahren. Die Nachfolge seines ältesten Sohnes, Fjodor III., ist unumstritten und damit auch die führende Rolle des Miloslavskis-Clans, der Familie der verstorbenen Mutter. Fjodor steht gemäßigten Reformen, etwa im Militärwesen, und einer behutsamen Öffnung Russlands zum Westen durchaus positiv gegenüber. Seit seiner Kindheit kränkelnd wird er allerdings nur 20 Jahre alt. Er stirbt 1682, ohne einen eigenen Erben zu hinterlassen. Sein einziger Sohn hat nach der Geburt nur wenige Tage gelebt. Der nächste Thronanwärter ist somit Fjodors Bruder Iwan V. Doch der leidet an Epilepsie, ist halb blind und auch sonst kaum regierungsfähig. In dieser für das Reich kritischen Situation kommt es zum Duell zweier starker Frauen. Angeführt von Peters Mutter Natalia, proklamieren die Naryschkins, unterstützt von mächtigen Bojaren und der Kirche, Peter zum neuen Zaren. Und sie gehen gleich daran, die Schlüsselstellen des Reichs zu besetzen. Die Miloslavski-Familie mit Iwans älterer Schwester Sophia an der Spitze ist aber nicht bereit, ihre Macht so leicht aufzugeben. Das Ergebnis sind die blutigen Maitage von Moskau. Als Kompromiss werden Iwan V. und Peter I. schließlich gemeinsam zu Zaren gekrönt. Für den Augenblick ist die Machtverteilung klar. Sophia übt mit ihren Verwandten und Anhängern die Regentschaft für ihren Bruder Iwan aus. In den folgenden 7 Jahren bestimmt sie den Kurs der russischen Politik. Gestützt auf die Waffen der Strelitzen nimmt dieser Kurs zunehmend konservative bis reaktionäre Züge an. Als Konsequenz setzen die reformbereiten Kräfte ihre Hoffnungen auf die Naryschkins und auf Zar Peter. Dessen Mutter freilich ist auf Landgüter außerhalb Moskaus verbannt und wird von der Regentin auch finanziell kurz gehalten. Peter ist das eher karge Landleben, aber durchaus recht. Er hat Moskau und die düstere Palastfestung des Kreml nie gemocht. Und die blutigen Ereignisse des Mai 1682 haben diese Abneigung nur noch tiefer werden lassen. Moskau, das dritte Rom der orthodoxen Kirche, wird denn auch seine stolze Rolle als Hauptstadt des Russischen Reiches verlieren. Und was die Strelitzen angeht, da wartet der junge Zar nur auf die Gelegenheit, fürchterliche Rache zu nehmen. 1682 bis 1694. Der junge Zar wächst nicht im goldenen Käfig auf, im Gegenteil. Er übt mit anderen Jugendlichen Gefechte und treibt sich bei ausländischen Handwerkern herum. Erfahrungen, die er noch brauchen wird. Kriegsspiele in der Provinz. Von Janina Lingenberg. Der Drang zum Meer wird in einem Schuppen des Guts Ismailowo bei Moskau erweckt, durch ein kleines Boot. Dort auf dem Land entdeckt der junge Zar im Juni 1688 das Schiff der Schiffe, den Vater der russischen Flotte. Das 7 Meter lange Bootik, so nennen die Russen ihre kleinen Boote, ändert das Leben des 16-Jährigen. Noch ist Peter nicht der Große, aber schon groß gewachsen, lebhaft, vor allem eins, neugierig. Er kennt keine Schiffe aus nächster Nähe, denn Russland besitzt keine. Tatsächlich gibt es nur einen Meerzugang im arktischen Archangelsk und der ist nicht immer frei von Eis. Umso faszinierender dieser halb verrottete Fund mit einem Mast. War das Bootik ein Geschenk der englischen Königin Elisabeth I. an Iwan den Schrecklichen? Im jugendlichen Zaren löst es auf jeden Fall den Traum von einer russischen Flotte aus. Zum Glück wird Peter auf der Tour über das Gut des Großonkels von seinem Lehrer Franz Timmermann begleitet. Sie haben sich kennengelernt, als Peter in der sogenannten deutschen Vorstadt in Moskau nach jemandem suchte, der ihm seinen Sextanten erklärte. Den hatte er geschenkt bekommen, aber niemand konnte mit dem nautischen Instrument umgehen. Der Niederländer ist es nun auch, der Peter vorschlägt, zusammen mit seinem Landsmann Carsten Brandt das Schiff wieder auf Vordermann zu bringen. Beide schaffen das fertige Boot schließlich zu einem Fluss, wo Timmermann seinem Schützling das Segeln beibringt. Und ein Impuls steigt auf. Warum nicht größer denken? Sie bauen eine Werft für eine Spielflotte, an der Peter fleißig mitzimmert. In einem Brief bittet er seine Mutter um Geld und macht deutlich: Ich kann hier nicht weg, denn der Mann, den du mir geschickt hast, hat das selbst gesehen. Er wird dir alles erklären. Die Faszination für die See hat allerdings Folgen für das Treiben an Land. Der junge Zar vernachlässigt sein Spielregiment, die Kinderarmee, die ihm zu Übungszwecken unterstellt ist. Schließlich gilt es, aus ihm einen guten Feldherrn zu machen. Seit dem Aufstand der Strelitzen 1682 lebt Peter mit seiner Mutter Natalia vor den Toren Moskaus im Dorf Preobraschenskoje nahe der Ausländervorstadt. Hier kann er sich als Jugendlicher austoben. Er ist freier als die Geschwister im Kreml. Das bedeutet aber auch, dass die Bildung des Zaren anders ausfällt als jener seiner Halbschwester, der Regentin Sophia. Wobei Peter nicht in allen Fächern brilliert. In Briefen fällt zum Beispiel auf, dass er schlecht schreibt. Dafür begeistert er sich für Arithmetik und Geometrie. Vieles lernt er zudem von Nichtadeligen und von ausländischen Bezugspersonen, zu denen er selbst den Kontakt sucht. Ein Umstand, den die traditionellen Kreise in Russland nicht gutheißen können. Das Spielregiment ist eine andauernde Erfolgsgeschichte. Sie beginnt schon, als der Junge erst 4 Jahre alt ist und sein Vater noch lebt. Am Anfang hantieren etwa 30 Kinder in Uniformen mit ihren Holzgewehren, während Peter sich als Trommler übt. Später exerzieren in den Feldern von Preobraschenskoje und dem benachbarten Semjonowskoje etwa 600 Jugendliche täuschend echte Manöver mit Toten und Verletzten. Sogar eine Festung ist Teil der Inszenierung. Als Peter jedoch aus dem Arsenal Schusswaffen und Militärgeräte, Fahnen, Degen und Lanzen bestellt, vorbei an Bojan Fürst Golizyn, dem Geliebten von Regentin Sophia, erzürnt das den mächtigen Strippenzieher. In den europäischen Fürstenhäusern dagegen entzücken die Geschichten über den Zaren. Der bunte Haufen spricht sich in Europa herum. Die Rekrutierten sind junge adelige Leibeigene und Kinder von Anwohnern. Ihre Ausbildung und den Drill vertraut Peter Ausländern an. Auch das ist neu in Russland. Schließlich wachsen die Kameraden gemeinsam mit ihm aus dem Spiel heraus, aus der Simulation wird Realität. Die einzige Kinderarmee bestückt die beiden ersten russischen Garderegimenter zum Schutz des Zaren. Wichtige Spielkameraden wie Alexander Menschikow werden Spitzenpositionen einnehmen. Peters Soldaten sind nun eine Gefahr für Sophia und ihr Gefolge, ebenso wie der Zar selbst, der kurz vor der Volljährigkeit steht. 1689 muss Peter nach Moskau zurück, um den unausweichlichen Machtkampf auszufechten. Als sich in der Nacht zum 8. August der Strelitzen-Albtraum zu wiederholen scheint, bekommt er es mit der Angst zu tun. Anschlagsgerüchte treiben Peter aus dem Bett, barfuß flieht er und strandet abgehetzt und voller Panik im Dreifaltigkeits-Sergius-Kloster. Dort kann er den Patriarchen Joachim für sich gewinnen und seine Truppen hinter sich vereinen. Der Thron ist jetzt sein. Sophia verschwindet im Kloster. Mit der Machtübernahme erlischt die Wissbegierde des Zaren nicht. Im Gegenteil, Russland erscheint ihm veraltet, der Westen fortschrittlich und reizvoll. Also treibt Peter sich in den 1690er Jahren in der deutschen Vorstadt herum, wo er werkelt und säuft. Mit seinen Trinkkumpanen zelebriert er sogar ein Narren- und Saufkonzil mit Kostümen und Satire. Seinen Vagabundengeist, wie dieser genannt wird, nehmen ihm einige Untertanen übel. Verrat an der eigenen Nation sei es, sich so viel mit Westeuropäern abzugeben. Ganz untraditionell verliebt sich der Zar obendrein in eine Deutsche. Anna Mons ist die Tochter eines westfälischen Weinhändlers und wird Peters Mätresse. Sie haben sich durch François Lefort kennengelernt, einen Schweizer Freund. Dessen Art zu leben und zu lieben eifert Peter nach. Später wird Lefort erster russischer Admiral und Organisator der kaiserlich-russischen Marine. Peters Drang zum Meer ist lebendig geblieben. Mit all seinem in der Jugend erworbenen Wissen um Regimenter, Schifffahrt und Manöver ist der Zar nun bereit. Bereit, in den Kampf zu ziehen und in den Westen zu blicken. Als seine vielgeliebte Mutter im Winter 1694 stirbt, ist es soweit. 1689 bis 1698. Ungeliebte erste Ehefrau. Mit 16 heiratet Peter eine Adelige, die seine Mutter für ihn ausgesucht hat. Eine lästige Bürde, der er sich entledigen will. Von Janina Lingenberg. Er muss sie gehasst haben, vielleicht nicht von Anfang an, doch mit der Zeit immer mehr. Jewdokie Lopuchina heißt die Ehefrau, die Peters Mutter für den 16-jährigen Sohn gefunden hat. Die Wahl ist auf eine konservative und unauffällige Adelige gefallen, die 3 Jahre älter ist als der Zar. Dessen allzu freies Leben in der Ausländervorstadt soll in Bahnen gelenkt werden, die sich für einen russischen Herrscher ziemen. Aber für Peter, ungestüm und wissensdurstig, passen die altrussischen Fesseln nicht. Dennoch kommt er dem Wunsch der mächtigen Mutter nach. Gerade wurde er gekrönt, aber noch ist die Halbschwester Sophia nicht vom Thron vertrieben, da heiraten der junge Zar und Jewdokie am 6. Februar 1689. Peters Frau ist pflichtbewusst und wenig gebildet, ganz dem Idealbild der Ehefrauen entsprechend, die im abgeschiedenen Terem ihren Palasträumen zu leben haben. Natürlich ist sie nicht gefragt worden, ob sie diese Ehe möchte. 1690 wird Sohn Alexei Petrowitsch geboren. 1691 folgt Alexander. Er stirbt nach einem halben Jahr. 1693 folgt ein dritter Sohn. Auch er stirbt bald nach der Geburt. Der Zarewitsch Alexei wird aber den Ansprüchen des Vaters nicht gerecht. Welch ein Balg gebar ihm Jewdokie. Alexei wird später auf Betreiben Peters als Verschwörer angeklagt und gefoltert, woran er 1718 stirbt. Seiner Ehefrau wirft Peter bereits während des Strelitzenaufstands 1698 vor, mit den Aufrührern gemeinsame Sache zu machen, und er lässt sie ins Kloster nach Suzdal abführen. Obwohl sie seine Affären, wie mit der deutschen Anna Mons, ertragen hat, obwohl sie trotz des Hasses zu ihm gehalten hat. Jewdokie verschwindet hinter den Mauern und sieht ihren 8-jährigen Sohn zunächst nicht wieder. Peters Wille, seine Ehefrau mit ihren altrussischen Ansichten loszuwerden, muss allerdings schon auf seiner Europareise herangereift sein. Bis zum Tod Peters, der 1712 erneut heiraten wird, muss sich Jewdokie unter dem Schleier als Nonne Helene festsetzen lassen. Dann wird ihr Enkel ihr erlauben, nach Moskau zurückzukehren. Feldzug 1695-96. Der Vater der russischen Flotte. Peter greift die osmanische Festung Azov an, die den Zugang vom Strom Don zum Schwarzen Meer kontrolliert. Doch ohne Kriegsschiffe kann es keinen Sieg geben, wie der Zar schnell lernt. Von Stefan Reinbold. Kaum hat er sich die Alleinherrschaft im Russischen Reich gesichert, sucht Peter im Frühjahr 1695 seine erste militärische Bewährungsprobe. Als Gegner hat er die Krim-Tataren ausgemacht und deren Oberherrn, den osmanischen Sultan. Mit eine Rolle spielt dabei, dass die Tataren immer wieder im Süden Russlands einfallen und zahlreiche Menschen als Sklaven verschleppen. Peter konzentriert seine militärischen Anstrengungen auf die Festung Azov, die mit 30.000 osmanischen Soldaten besetzt ist. Sie beherrscht die Mündung des Stromes Don ins Asowsche Meer, einem Nebenmeer und Zugang zum Schwarzen Meer. Mit einer verhältnismäßig kleinen Truppe, die dafür mit modernen Waffen ausgestattet und von westeuropäischen Spezialisten gedrillt wurde, greift er die Festung an. Doch der Feldzug wird chaotisch vorbereitet und ausgeführt, wie sich in seinem Tagebuch der schottische General Patrick Gordon beschwert, der als einziger in der Armeeführung über umfassende militärische Kenntnisse und Erfahrung verfügt. Die Artillerie, auf der große Hoffnungen ruhen, offenbart technische Mängel. Deserteure unterbreiten den Türken in Asow Peters Angriffspläne. Dazu kommen während der Belagerung Meinungsverschiedenheiten im Führungszirkel sowie ein rapider Verfall der Disziplin der Mannschaften. Nur langsam und widerwillig heben diese die Laufgräben aus. Immer wieder gelingt es ausbrechenden Türken, vereinzelte Geschütze zu erobern. Die Gänge, die die Mineure unter die feindlichen Mauern treiben, werden so dilettantisch angelegt, dass die Explosion vor allem die eigenen Truppen trifft. Peter muss einsehen, dass auf diesem Weg die Befestigung der Stadt und der Verteidigungswille der Besatzung nicht zu brechen sind. Was nicht zuletzt daran liegt, dass die Russen Asow zwar landseitig umschließen können, von der See her wird die Festung jedoch weiter versorgt. Am 27. September 1695 lässt Peter zum Abbruch der Belagerung blasen. Der unrühmliche Ausgang der Expedition führt dem Zaren in aller Deutlichkeit vor Augen, was ihm für einen erfolgreichen Feldzug fehlt. Professionelle Kriegstechniker, vor allem Mineure und eine schlagkräftige Flotte. Umgehend bittet Peter den Kaiser in Wien und den Kurfürsten von Brandenburg um Unterstützung durch erfahrene Ingenieure. Und er befiehlt, in der zentralrussischen Stadt Woronesch eine große Werft einzurichten, um eine Kriegsflotte aufzubauen. Etwa 26.000 Arbeiter fertigen unter Anleitung holländischer und britischer Spezialisten Kriegsschiffe an. Am 2. April 1696 läuft die erste Galeere, die Principium, vom Stapel. Im Mai stehen die zwei Linienschiffe Apostel Petrus und Apostel Paulus, 29 Galeeren sowie mehr als 1.000 kleine Transportschiffe bereit. Erneut wird ein Plan für die Eroberung Asows geschmiedet. Offenbar selbst nicht ganz sicher, wie gut sich die eilig zusammengezimmerten und mit unerfahrenen Mannschaften bestückten Schiffe gegen den Feind schlagen, lässt Peter seine Flotte erst einmal abdrehen, als ein starker türkischer Verband in der Mündung des Don erscheint. Offensichtlich will der Zar seine Schiffe lediglich dazu verwenden, die Festung abzuriegeln. Doch es kommt zum Kampf und russische Kosaken versenken zwei türkische Schiffe, worauf sich der gesamte osmanische Flottenverband zurückzieht. Nach diesem unerwarteten Sieg ist es ein leichtes, den Hafen von Asow zu sperren und die Festung vom Nachschub abzuriegeln. Am 16. Juni 1696 richten sich die russischen Geschütze auf die Stadt und feuern aus allen Rohren. Als die aus Wien angeforderten Ingenieure die Truppen verstärken, gelingt es den russischen Kanonieren, unter ihrer fachkundigen Anleitung einen Eckturm der Festung zum Einsturz zu bringen. Gegen freies Geleit strecken die Verteidiger im Juli die Waffen. Der Triumph des Zaren ist perfekt. Haben viele seine Flottenbegeisterung anfangs als maritime Spielchen abgetan, sehen sie sich nun eines Besseren belehrt und die hohen Kosten für den Bau einer Kriegsflotte als gerechtfertigt. Am 30. September 1696 zieht Peter in einem Triumphzug in Moskau ein. Zweites Kapitel: Reform mit der Knute. Technologie statt Tradition. Peter will sein rückständiges Land in die Moderne katapultieren, koste es, was es wolle. Wehe dem, der Widerstand leistet. 1697 bis 1699. Der Zorn des Zaren. Die Modernisierung Russlands kennt Verlierer. Dazu zählen die vormals privilegierten Strelitzen. Als eine stümperhafte Rebellion dieser Garde niedergeschlagen ist, öffnet Peter die Tore zur Hölle. Von Michael Feldhoff. Von seinem Sitz schnellt plötzlich ein Riese hoch, nähert sich einem dieser gepeinigten Menschen, stößt ihn mit dem Kopf nach hinten, spuckt ihm ins Gesicht und schlägt ihm mit seiner Dubina mit dem schweren Stock aus Elfenbein. Den ganzen September verlässt er nicht die Folterkammer und wartet wie ein Rasender durch Blutlachen. Gleichgültig gegen die Qualen und den Geruch von verbranntem Fleisch lässt er seinem Hass auf die gefangenen Strelitzen freien Lauf. Der Zar übt ein Handwerk aus, das ihm keiner zu lehren brauchte. Das Handwerk des Folterknechts. So ist es dokumentiert in Henri Valentins Biografie über Peter den Großen. Der britische Historiker Simon Sebeck Montefiore ergänzt, die 14 Folterkammern waren außer Sonntags Tag und Nacht in Betrieb. Man wollte von den Strelitzen das Geständnis hören, dass sie sich gegen Peter verschworen hatten, um Sophia wieder an die Macht zu bringen. Wird ein Gefolterter bewusstlos, beleben ihn die Ärzte wieder, um mit der Quälerei fortzufahren. Einem Opfer werden mit fürchterlichem Krachen die Knochen gebrochen. Es folgen 20 Hiebe, doch der Gepeinigte schweigt weiter. In seinem Zorn rammt ihm Peter seinen Stock so heftig zwischen die Kiefer, als wolle er sie aufbrechen und schreit: »Bekenne, du Vieh, bekenne!« Die Folterungen in Moskau beginnen am 17. September 1698 und sind Auftakt einer monatelangen Vernichtungsmaschinerie, die Peter gegen seine Todfeinde mit aller Konsequenz in Gang bringt. Dabei ist der Zeitpunkt des Beginns nicht rein zufällig gewählt. Sophia, seine verhasste Halbschwester, die von 1682 bis 1689 regierte, hat Namenstag, im orthodoxen Religionen wichtiger als Geburtstag. Traumatische Erlebnisse in der Vergangenheit sind ein Grund für Peters abstoßendes Verhalten. Zum einen muss er als neunjähriger Junge mit ansehen, wie die Strelitzen bei ihrem ersten Aufstand 1682 etliche Freunde und Verwandte Peters vom Balkon herunterstoßen und mit Lanzen in Stücke hacken. 7 Jahre später verschwören sich 600 Strelitzen unter Federführung seiner Halbschwester Sophia gegen ihn und seine Familie. Er bestraft die Schuldigen mit aller Härte und verbannt Sophia ins Moskauer Novodevichy-Kloster. Auch wenn sich Peters Position nach seinem Sieg gegen die Osmanen bei Azov 1696 gefestigt hat, sind die Auseinandersetzungen mit seinem gefährlichsten innenpolitischen Feind noch nicht beendet. Die Strelitzen sehen sich von Peter mehr und mehr an den Rand gedrängt, da dieser seine westlichen Militärexperten bevorzugt. Den Modernisierungskurs des Zarenreiches lehnen viele Russen ab. Die Einführung fremder Sitten und Gebräuche, die Anwesenheit und bevorzugte Behandlung der Ausländer wie in der deutschen Vorstadt, die Wut der Adeligen darüber, dass Peter deren Kinder zum Studium ins ketzerische Ausland schickt, die Aufstellung regulärer Truppen auch durch ausländische Soldaten, all das mündet in die nächste Verschwörung. Die Strelitzen planen in der Nacht des 2. Februar 1697, in einigen Häusern Feuer zu legen und dann den Zaren, der beim Löschen nie fehlt, umzubringen. Doch das Vorhaben scheitert und kurz bevor Peter seine große Europareise antritt, werden den Anstiftern Arme und Beine und zuletzt der Kopf abgeschlagen. Die Wachen vor dem Kloster, in dem Sophia festsitzt, werden verstärkt. Sie soll aus der Verbannung heraus die erneute Verschwörung mitgeplant haben. Auf Anraten seines schottischen Generals und Freundes Patrick Gordon überträgt Peter die Verwaltung der Geschäfte dem loyalen Bojaren Fjodor Jurejewitsch Romodanowski. Während Peter im Ausland weilt, ziehen nach einem harten Winter 175 Strelitzen von den Grenzen des Reiches nach Moskau, um den ausstehenden Sold einzufordern. Anfang Mai 1698 dürfen sie wieder in den Dienst ihrer Regimenter treten. Peter, der zu dieser Zeit in der Kaiserstadt Wien weilt, fordert aus der Ferne eine strenge Bestrafung der Deserteure. Darauf wird den betroffenen Regimentern der Befehl erteilt, ihre wieder eingegliederten Deserteure zu verhaften und sich auf unbestimmte Zeit auf weiter entfernte Garnisonen zu verstreuen. Sie verweigern den Gehorsam. Zudem kursieren Gerüchte, dass ihre Familien aus Moskau verbannt werden sollen. Kurzerhand beschließt die ganze Einheit gut 2000 Mann gegen Moskau zu ziehen. Peter bricht seine Europareise ab und befindet sich auf dem Weg zurück nach Russland, als sein schottischer General Gordon Mitte Juni mit 3700 Mann vor Moskau auf die Aufständischen stößt. Die Strelitzen greifen wild und ohne Taktik an und sind schnell besiegt. Auf dem Schlachtfeld sterben nur wenige von ihnen. Der Plan lautet, so viele Strelitzen wie möglich am Leben zu lassen, um später ein Exempel an ihnen zu statuieren. Somit lässt Gordon 130 Besiegte sofort hängen. Die anderen gut 1870 Aufständischen werden nach Moskau gebracht. Sie sollen dem Richterspruch des Zaren überlassen werden. Als Peter Ende August in Moskau ankommt, lebt der Zar bei der Bestrafung der Delinquenten seine tief dunkle Seite aus. Neigte er schon als Kind zu Gewaltausbrüchen, wird jetzt sein immer stärker werdender Hang zu Grausamkeit gepaart mit Rachsucht, traumatischer Angst und Verfolgungswahn für jeden sichtbar. Dabei hat Peter ein ständiges nervöses Zucken im Gesicht, das sich bei großer Aufregung auf den ganzen Körper ausdehnt. Möglicherweise leidet der Zar an einer milderen Form der Epilepsie. Seine ganze Gefolgschaft muss dabei zusehen, wie er zum Henker mutiert. Von Oktober 1698 bis Februar 1699 lässt er über 1000 Personen hängen, rädern und köpfen. Peter verfolgte das Enthaupten auch aus biologischem Interesse und berichtet immer wieder, dass eines der Opfer noch eine Zeit lang sitzen blieb, nachdem man ihm den Kopf abgeschlagen hatte, schreibt Montefiore. Ab 1698. Alte Bärte abschneiden. Nach seiner Europareise will Peter Russland von Grund auf verwandeln. Er entfesselt einen Reformsturm, strebt aber nach totaler Kontrolle und nimmt auf Menschenleben keine Rücksicht. Von Svenja Muche. Der General ist völlig überrumpelt, zu überrascht, um sich gegen den Angriff zu wehren. Wahrscheinlich aber hätte er das ohnehin nicht gewagt. Denn der Angreifer ist Peter der Erste, Herrscher über Russland. Mit einem scharfen Barbiermesser geht der Zar auf den Offizier los, greift ihm in den Rauschebart und rasiert die Pracht einfach ab. Einer nach dem anderen müssen fast alle der anwesenden Würdenträger unter das Messer. Dabei sind sie an diesem Tag, dem 5. September 1698, eigentlich in die Moskauer Gemächer ihres Zaren gekommen, um ihn willkommen zu heißen. Erst in der Nacht zuvor war Peter von seiner Reise durch Europa zurückgekehrt. Der Zar hatte unter anderem England, die Niederlande und Preußen besucht und musste dort erkennen, wie weit die Westmächte seiner Heimat technisch, militärisch und kulturell voraus sind. Nun, zurück in Russland, sieht er überall Rückständigkeit. Während im Westen Europas bereits zahlreiche Manufakturen Waren in großen Mengen fertigen, entsteht in Russland fast alles in Heimarbeit. Luxusgüter müssen importiert werden. In das Landesinnere führen meist nur holprige Pfade. Auch die Bildung ist schlecht. Nahezu kein Russe kann lesen und schreiben. Es gibt keine einzige Universität. Der Zar entfesselt nun einen Reformsturm, der alles Alte hinwegfegen soll. Nichts weniger als ein neues Russland will Peter schaffen und beginnt gleich mit den langen Bärten der russischen Adeligen, über die die glatt rasierten Westeuropäer die Nase rümpfen. Schon diese erste Tat ist für Peters Untertanen eine Zumutung. Die traditionellen Vollbärte sind vielen Russen heilig. Peter aber lässt sie, außer bei Geistlichen und Bauern, nur noch gegen Zahlung einer Bartsteuer zu. Als nächstes nimmt er sich die langen Kaftane und hohen Stiefel seiner Landsleute vor. In Moskaus eisigen Wintern frieren Peters Höflinge bald in kurzen Jäckchen und Hackenschuhen nach westlicher Mode. Diesem äußeren Wandel, so will es Peter, soll ein innerer folgen. Wie ihr Zar sollen die Russen vom Ausland lernen. Peter lockt dafür tausende Fachkräfte etwa aus deutschen Landen, Britannien oder den Niederlanden in den Osten und verpflichtet sie, unser russisches Volk zu unterrichten und nichts zu verbergen. Die Fremden gründen Akademien, die etwa Marinerekruten in Navigation ausbilden oder angehende Diplomaten in Geografie, Politik und Fremdsprachen. Nicht zuletzt aber sollen die Zuwanderer helfen, Russlands Abhängigkeit vom Import zu mindern. Woll- und Seidentuche, Papier, Zucker, Kanonen und Schießpulver, alles will Peter qualitätsvoll und massenhaft in Russland produzieren lassen. Dafür schickt er etwa schlesische Schäfer zu den Hirten von Kasan, damit sie diesen die Herstellung hochwertiger Wolle beibringen. Niederländische Leinenweber führen vor, wie feine Tischtuche entstehen. Peter lässt Manufakturen und Fabriken hochziehen und mit neuester Technik ausstatten. Finden sich keine Betreiber für die Anlagen, kommandiert er kurzerhand Kaufleute dazu ab. Jeder wird in den Dienst des Fortschritts gestellt. An den Webstühlen, in Minen oder an Schmelzöfen müssen sich bald Leibeigene plagen. Wie die Unfreien auf dem Land dürfen sie ihren Arbeitsort nicht verlassen. Um die Hochöfen mit Rohstoffen füttern zu können, lässt Peter nach neuen Mineralvorkommen forschen und droht per Dekret jedem Gutsbesitzer mit Prügelstrafe, der Lagerstätten auf seinem Land verheimlicht. Besonders der Ural erweist sich als reich an Eisen- und Kupfererzen. Für den Transport der Metalle und anderer Güter schneiden tausende Zwangsarbeiter Kanäle in die russische Landschaft. Der Zar ist das ständig rotierende Zentrum dieses Wandels. Er gibt unablässig Dekrete heraus, lenkt alles, vom Großen bis ins Kleinste. Ab 1711 nimmt Peter das Staatsgefüge auseinander und setzt es neu zusammen. Bisher verwaltete eine wechselnde Zahl von Würdenträgern ohne klare Aufgabenverteilung das Reich. Peter ersetzt dieses schwerfällige System durch Institutionen nach westlichem Vorbild. Aus Schweden übernimmt er die Kollegien, frühe Formen von Ministerien, die sich etwa um Finanzen, Außenpolitik oder Bergbau kümmern. Als zentrales Verwaltungsorgan setzt Peter einen Senat ein. Hohe Posten in der Staatsführung stehen nach alter Sitte eigentlich allein Adeligen zu. Peter aber öffnet einer neuen Elite die Türen. Für ihn zählt nicht die Geburt, sondern Talent, das er fördert, wo immer er es findet. Ob bei einem Prinzen oder einem Schiffsjungen, bei Deutschen, Schweden, Juden oder Katholiken. Im Jahr 1722 veröffentlicht der Zar eine Rangtabelle. Der Aufstieg im Militär, in Zivil- und Hofämtern erfolgt nun in 14 Stufen. Beginnen muss jeder auf der untersten Stufe und kann sich dann durch Leistung und Dienstjahre hocharbeiten. Da auch Nichtadelige sich bewerben dürfen, steht nun, theoretisch sogar einem Bauernsohn, die Karriere als Hofbeamter offen. Meist aber machen Vetternwirtschaft und Korruption den Aufstieg von ganz unten schwer. Der konservative Erbadel sträubt sich gegen Peters Reformen und auch in Manufakturen und Bauernhöfen regt sich Unwille. Denn für Peters neues Russland zahlt vor allem das russische Volk. Mit Pflichten, mit Schweiß, zahlreiche Zwangsarbeiter, gar mit ihrem Leben. Zudem mit viel Geld. Manufakturen, Kanäle, importierte Fachkräfte, all das kostet und lässt die Russen bald unter der Steuerlast ächzen. Tausende von ihnen fliehen, verbergen sich vor den Steuereintreibern oder vor Zwangsdiensten in der russischen Weite. Selbst Willige sind überfordert, verstehen den Sinn von Peters Neuerungen nicht, die tatsächlich nicht immer sinnvoll sind. So lassen sich erfolgreiche Unternehmen nicht herbeidekretieren. Die Kontrollsucht des Zaren erstickt viele Projekte. Dennoch, am Ende von Peters Regierungszeit ist die Verwaltung im Zarenreich effizienter, floriert an den Ausläufern des Ural eine Schwerindustrie, steht eine Akademie der Wissenschaften kurz vor der Eröffnung. Russland ist moderner, durch den Willen vor allem eines Mannes und das Leid unzähliger. Leibeigenschaft. Noch weniger Freiheit. Den unterdrückten Bauern kommen Peters Reformen nicht zugute. Im Gegenteil. Von Svenja Muche. Um das Jahr 1500 sind die meisten russischen Bauern frei, können ziehen, wohin sie wollen. Für die Gutsbesitzer, deren Ländereien sie bestellen, ist das oft ein Ärgernis. Die russische Regierung erlässt daher nach und nach Dekrete, die einen Großteil der Bauern immer enger an die Scholle fesseln. Als Peter 1682 den Zarenthron besteigt, sind zahlreiche Bauern zu Leibeigenen herabgesunken. Sie dürfen das Land, das sie bearbeiten, ihr Leben lang nicht ohne Genehmigung verlassen. Zudem können sie mit dem Gutsbesitz zusammen erworben oder verkauft werden. Rechte haben sie kaum mehr, nur töten darf ihr Herr sie nicht. Von der Knechtschaft bleiben lange jene ausgenommen, die auf staatseigenem Land leben. Das ändert sich unter Peter. Er führt die Kategorie der Staatsbauern ein. Auch sie sind an ihren Wohnort gebunden und müssen Arbeitsdienst leisten, dürfen aber zumindest nicht verkauft werden. Um 1720 gehören mehr als 90% der russischen Bevölkerung einer dieser zwei Gruppen von Unfreien an. Ihr Los wird noch schwerer durch Peters Erhebung einer Kopfsteuer, die ab 1718 nahezu jeder männliche Bewohner des Reiches zahlen muss. Gutsbesitzer und Staatsbeamte sind verantwortlich für das Eintreiben und kontrollieren ihre Untergebenen ab nun erst recht genau. Die Unfreien müssen jede von ihrem Herrn verlangte Arbeit ausführen. So finden sich Leibeigene und Staatsbauern auch als Handwerker, Schreiber, Hausdiener. Die allermeisten schuften in der Landwirtschaft und hausen in engen, verrauchten Hütten, Karten genannt. Zehntausende zwingt Peter zur Arbeit in Manufakturen, beim Städtebau oder in Minen. Viele sterben durch die harten Arbeitsbedingungen oder an Krankheiten, die in ihren gedrängten Unterkünften grassieren. Staat und Wissenschaft. Langlebige Neuerungen. Vom ersten Museum bis zur Flagge. Einige Innovationen Peters bestehen bis ins 20. und 21. Jahrhundert. Und ein Gerücht. Von Christian Pantle. Rätselhafte Farben. Weiß-Blau-Rot. Russlands heutige Staatsflagge geht auf einen Erlass Peters zurück. Am 20. Januar 1705 befiehlt er allen russischen Handelsschiffen, unter Strafandrohung nur noch die weiß-blau-roten Fahnen zu hissen. Eine Skizze der Flagge hat Peter bereits 1699 angefertigt. Vermutlich orientierte er sich an seinem Vorbild den Niederlanden mit ihrer rot-weiß-blauen Flagge. Allerdings soll Peter die Farben nicht einfach kopiert haben. Historiker vermuten, dass sein weiß-blau-rot auf die Fahnen des Moskauer Heeres zurückgeht oder auf die Farben der russischen Volkstrachten. Oder das Symbolträchtiges dahinter steckt, etwa weiß stehe für Gott ganz oben, blau für den Monarchen dahinter, rot für das Volk unten. Neuer veralteter Kalender. Erschaffen wurde die Welt am 1. September 5508 vor Christus und von dem Tag an werden die Jahre gezählt. So der byzantinische Kalender, der in Russland galt. Wir befinden uns demnach heute nicht im Jahr 2022, sondern 7530. Peter führt am 1. Januar 1700 den modernen westlichen Kalender ein, denkt er. Doch er wählt den julianischen Kalender, der noch in vielen protestantischen Ländern vorherrscht. Denn die weigern sich, den weiterentwickelten gregorianischen Kalender von Papst Gregor zu übernehmen, der 10 bis 13 Tage voraus ist und heute überall gilt. Die Niederländer stellen schon 1700-1701 um, die Russen erst 1918. Weshalb 1917 deren Oktoberrevolution stattfindet, als bei uns November ist. Karrieren nach Zahlen. Als Ordnungsfanatiker macht Peter auch vor dem Staatsdienst nicht Halt. Wer steht höher? Der Zeremonienmeister am Hof oder der Hauptmann in der Armee? Um solche Fragen zu beantworten, veröffentlicht Peter eine Tabelle der Ränge aller Dienstgrade. Sie weist 14 Stufen auf und reicht dem Zivilen vom Küchenmeister, Rang 14, zum Kanzler, Rang 1, im Militärischen vom Fähnrich zum Generalfeldmarschall. Wer Rang 8 erklimmt, steigt in den Adel auf. Die Rangtabelle ist bis 1917 gültig und soll die Macht des Erbadels brechen. Denn alle beginnen unten und steigen rein nach Leistung auf, in der Theorie. Praktisch schaffen den Weg nach oben wie allgemein üblich fast nur Sprösslinge der Oberschicht. Wissen sammeln mit Wodka. Ich will alles sehen, betont Peter gern, wenn er auf seinen Reisen wissenschaftliche Sammlungen, Kuriositäten, Kabinette oder Galerien besichtigt. Seine Neugier ist schier unersättlich. 1716-17 kauft er sogar in den Niederlanden die umfassenden Sammlungen des Anatomen Frederik Ruysch und des Naturforschers Albert Seber. Die Kollektionen verschwinden nicht in seiner Privatkammer, sondern kommen in Russlands erstes Museum, das Peter in St. Petersburg gründet. Und weil er das Wissen an all seine Untertanen weitergeben will, ist der Eintritt nicht nur kostenlos, sondern es erhält jeder Gast eine kleine Erfrischung – die Herren ein Glas Wodka, die Damen eine Tasse Tee mit Zuckerbrot. Akademie ohne Akademiker. Die Forschung begeistert Peter so sehr, dass er das Wissen nicht nur aus dem Ausland importieren will. Anfang 1724 gründet er in St. Petersburg die Russische Akademie der Wissenschaften und die erste Universität des Landes. Im Zarenreich hat es bis dahin keine höhere Bildungseinrichtung gegeben. Alle 17 Akademiemitglieder kommen daher aus dem Ausland. Auch findet man keine russischen Studenten, die für den Unterricht qualifiziert sind, und importiert sie daher aus Deutschland. Trotz des holprigen Starts ist die Russische Akademie der Wissenschaften bis heute die höchste Forschungseinrichtung des Landes und Peters wohl bedeutendster Beitrag zu Russlands Geistesleben. Der doppelte Peter. Peters Reformwut empört und verwirrt viele seiner Landsleute. Wer so die Traditionen mit den Füßen tritt, kann das der echte Zar sein? Oder herrscht an seiner Stelle ein böser Doppelgänger? Die Verschwörungstheorie kursiert seit Peters Europareise 1697-98 bis heute. Fehlt dem Rückkehrer nicht eine Warze unter dem linken Auge? Ist er nicht schmaler im Gesicht? Und wieso verbannt er seine Frau 1698 ins Kloster? Zudem kommt just 1698 ein geheimnisvoller Gefangener in die Bastille in Paris, der Mann mit der eisernen Maske, dessen Identität nie geklärt wird. Während in Frankreich das Gerücht umgeht, es handle sich um den Zwillingsbruder Ludwigs des 14., ist in Russland die Antwort für viele klar. Drittes Kapitel: Ewiger Krieg. Von der Ostsee zum Orient. In dem 21 Jahre dauernden großen nordischen Krieg ringt Russland die Großmacht Schweden nieder und greift gleich danach Persien an. 1700 bis 1721. Das Duell der Titanen. Seit dem Dreißigjährigen Krieg dominiert Schweden den Ostseeraum. Im Jahr 1700 fordert Peter die Großmacht im Norden heraus. Ein riskantes Spiel, denn sein Rivale, König Karl XII., ist ein brillanter Stratege. Von Hauke Friedrichs. Hinter den Holzwänden und Gräben warten die russischen Soldaten auf den Angriff. Gerade erst ist die Sonne über Poltawa im Südosten der Ukraine aufgegangen. Die Feinde sind schon auf dem Vormarsch. Die Russen laden die Kanonen und Gewehre. Sie haben sich in kleinen Festungen verschanzt, die ihr Zar extra hat anlegen lassen, um die angreifenden Schweden in die Falle zu locken. Sehr oft in den vergangenen Jahren haben die Schweden in Gefechten über Dänen, Polen, Sachsen und auch Russen triumphiert, diese immer wieder geschlagen und gedemütigt. Nun, am 8. Juli 1709, soll es endlich anders werden. Die Schweden sind siegesgewiss und vertrauen auf ihre Stärken, engen Zusammenhalt, Loyalität zu König Karl XII. Sowie schlagkräftige Infanterie. Sie haben nicht einmal Leitern und Seile mitgenommen, um die Welle der Schanzen zu überwinden, auch kein Material, um die Gräben zu füllen. Im Gegensatz zu den Russen verfügen die Angreifer bei dieser Schlacht zudem kaum über Geschütze, lediglich 4 Kanonen bieten sie auf. Sie wollen an den Befestigungen vorbeistürmen und das Feldlager des Zaren dahinter attackieren. Doch damit rechnet Peter I. Darauf hat der russische Herrscher seine Taktik ausgerichtet. Die Soldaten Karls XII. Nehmen das erste der kleinen Forts ein. Darin waren mehr Bauarbeiter als Soldaten stationiert. Aber die anderen Kastelle haben das Tor verschlossen und hinter den Palisaden stehen die Gewehrschützen bereit. Die Schweden müssen daran vorbeimarschieren und erleiden heftige Verluste durch den Beschuss der Verteidiger. Da Schwedens König, der sie sonst immer anführt, verwundet ist und nicht mit seinen Kontingenten marschiert, wirken die Skandinavier an diesem Tag schlecht orientiert. Ein schwedischer General versucht, mit den ihm unterstellten Truppen eines der Forts zu stürmen. Er hat den Befehl, so schnell es irgendwie geht, daran vorbeizukommen, anscheinend nicht mitgekriegt. Er verliert bei dem Angriff 1000 Mann und kostbare Zeit. Lediglich ein weiteres Fort können die Schweden noch einnehmen, dann ziehen die Eroberer daraus überhastet ab, als sie bemerken, dass der Rest der feindlichen Armee bereits das Schlachtfeld erreicht hat und sich neu formiert. Nun haben die schwedischen Angreifer vor sich die russische Hauptstreitmacht und hinter sich die bemannten Festungen. Neben ihnen liegen zwei Wälder, in denen sich keine Truppen geordnet aufstellen können. Genau dort, wo sie jetzt stehen, wollte Peter die Invasoren haben. Wie fast immer kommandiert der Zar seine Truppen persönlich. Seit 1614 dominiert Schweden die Ostsee, das Mare Baltikum. Als Karl der XII. 1697 den Thron bestieg, übernahm er ein reiches Land, das über eine schlagkräftige Armee verfügte. Sein Militär kam bald zum Einsatz. Denn 1699 verbündeten sich Russland, Sachsen und Dänemark gegen Schweden. Zar Peter hatte Frieden mit dem Osmanischen Reich geschlossen. Nun konnte er seine Streitkräfte von der türkischen Grenze abziehen und mit gut 30.000 Mann nach Westen marschieren. Sein Ziel ist, an die Ostsee vorzustoßen und auf Kosten Schwedens zur Großmacht aufzusteigen. Ihn treibt kühne Realpolitik an, aber er will auch Rache nehmen für eine Demütigung, die Jahre zurückliegt. 1697 wollte er auf seiner Europareise die Festung in Riga besichtigen, aber das durfte der royale Gast nicht, der inkognito unterwegs war. Peter beschwerte sich daraufhin in Stockholm bei Karl dem XI., dem Vater von Karl dem XII., doch der damalige schwedische König lehnte eine Bestrafung des Gouverneurs von Riga barsch ab. Immerhin verkaufte er dem Zaren im selben Jahr 600 Geschütze und schenkte Peter noch 300 weitere Kanonen. Bald schon würden diese Rohre auf schwedische Soldaten feuern. Bis Peter zu seiner Revanche kommen sollte, dauert es noch einige Jahre. Sein Krieg gegen Schweden begann mit Rückschlägen. Noch bevor der Zar die ersten Soldaten ins Feld geführt hatte, schied sein Bündnispartner Dänemark aus dem Konflikt aus. Schwedische Truppen hatten Kopenhagen eingeschlossen und der dänische König musste um Frieden bitten. Dennoch erklärte Russland am 20. August 1700 Schweden formell den Krieg. Peter befahl, Narva an der heutigen estnisch-russischen Grenze zu belagern. 30.000 seiner Soldaten schlossen die Stadt, die zu Schweden gehörte, Ende Oktober 1700 ein. Karl der XII. Eilte mit seinem Heer nach Estland. Am 30. November befahl er einen Frontalangriff gegen den dreifach überlegenen Feind. Damit hatten die Truppen Peters nicht gerechnet. Die Schweden attackierten die Russen aus einem Schneesturm heraus, ein Himmelfahrtskommando, das glückte. Die russische Kavallerie war wegen des Wetters nicht auf dem Schlachtfeld, die Kanoniere konnten wegen fehlender Sicht kaum schießen. So siegten die Schweden und massakrierten tausende Feinde. Peter verlor 20.000 Mann und 180 Kanonen. Ein Desaster. Aber zu seinem Glück wandte sich Schweden zunächst Sachsen zu. Karl der XII. War zu schwach, um gleichzeitig mehrere Schlachten zu schlagen. Er wollte erst August den Starken bezwingen und dann den Zaren als Konkurrenten um den Ostseeraum ausschalten. Während Schweden in Polen einmarschierte, wo August in Personalunion König war, machten russische Truppen im Baltikum Geländegewinne. 1703 eroberte Peter die Provinz Ingermanland und gründete dort St. Petersburg. Zwei Jahre später nahm er Dorpat, dem heutigen Estland, ein, dann endlich Narva und die benachbarte Festung Iwangorod. Immer an seiner Seite war Alexander Menschikow, ein Freund und militärischer Berater. Mutig führte er im großen nordischen Krieg russische Truppen und wurde zum Dank vom Zaren zum Herzog von Ingermanland ernannt. Peter hatte seine Armee kräftig modernisiert. Der Monarch, der auf seiner Europareise viel gelernt hatte, integrierte die Artillerie in die Heeresverbände. Kein anderes Land besitzt ähnlich effektive Kanoniere. Und auch die russischen Infanteristen sind besser als ihr Ruf. Der Zar greift auf Berufssoldaten zurück, die das ganze Jahr über Sold erhalten und nicht zur Ernte auf die Felder müssen. Viele Offiziere stammen aus dem Ausland und brachten Militärkenntnisse aus dem Westen mit. Nach ersten Niederlagen gegen Schweden kopierte Russlands Monarch erfolgreich den Gegner. So erhöhte Peter die Zahl der Dragoner drastisch. Im Gegensatz zu normalen Kavalleristen sind diese nicht mit leichten Pistolen, sondern mit schweren Gewehren bewaffnet. Zum Feuern steigen sie ab und sind damit eher berittene Infanteristen als Kavalleristen. 1690 gab es lediglich 3 Dragonerregimenter im russischen Heer. Knapp 20 Jahre später nehmen an der Schlacht von Poltawa bereits 34 teil. Auch beim Rekrutieren neuer Soldaten orientiert der Zar sich am schwedischen Modell. Ab 1705 müssen 20 Haushalte gemeinsam einen Soldaten abstellen und im Todesfall ersetzen. Die Reformen zeigten Wirkung. Die Zahl der russischen Soldaten stieg auf 140.000. 1707 bot Peter seinem Gegner aus Stockholm an, ihm die eroberten Gebiete zurückzugeben, wenn er nur St. Petersburg und den Zugang zur Ostsee behalten könnte. Doch abermals brüskierte ein schwedischer König den russischen Zaren. Karl XII. Weigerte sich, dessen Unterhändler überhaupt zu empfangen. Der Krieg ging weiter. Karl marschierte durch Polen auf Russland zu, erreichte die Ukraine. Peter entzog sich einer Entscheidungsschlacht. Er setzte auf die Strategie der verbrannten Erde, ließ den Feind in Gebiete marschieren, in denen es keine Vorräte gab. Falls jemand dem Feind Essen bringt, sogar für Geld, soll diese Person gehängt werden. Auch jeder, der davon weiß und nichts sagt, lautete der Befehl des Zaren. Auch sollen die Dörfer, aus denen Essen gegeben wird, niedergebrannt werden. Viele Bauern landeten am Galgen und über so manchem Gebiet stieg Rauch auf. Die schwedischen Soldaten hungerten schon bald. Zweimal gelang es dem Zaren, den Schweden größere Proviantvorräte abzunehmen. Außerdem schlug er ein schwedisches Korps mit 12.000 Mann, das aus dem Baltikum vorrückte. Für die geschwächten Schweden, die ohne Pausen ständig weiterziehen mussten, um Lebensmittel zu finden, kam dann ein früher Kälteeinbruch zur Unzeit. Der Jahrtausendwinter 1708-1709 war der kälteste seit 500 Jahren und brachte eisige Temperaturen, die durchschnittlich um 8 Grad unter denen der Vorjahre lagen. Jeder 5. Soldat der schwedischen Armee erfror. In der kältesten Nacht sollen allein 2000 Mann gestorben sein. Karl XII. Lehnte einen Rückzug, der ihm von seinen Beratern empfohlen wurde, dennoch ab. Der schwedische König, verwöhnt von vielen Siegen, wähnte sich Peter immer noch überlegen. Er ließ die russische Festung Poltawa belagern, die etwa 350 Kilometer von Kiew entfernt lag. 4000 gegnerische Soldaten waren dort stationiert, ein lohnendes Ziel. Aber die Eingeschlossenen hielten durch. Peter hatte aus seiner Niederlage bei Narva vor 9 Jahren gelernt. Er zog 1709 mehr als 50.000 Infanteristen und Kavalleristen zusammen. Dann rückte er auf die Schweden zu. Karl XII. Konnte gut 16.000 Soldaten einsetzen. Bei einem Aufklärungsritt bekam der schwedische König einen Schuss ab, eine Kugel traf seinen Fuß. Er konnte nun seine Soldaten nicht mehr persönlich anführen. Die Schweden greifen dennoch am 8. Juli 1709 an. Nachdem ein schwedischer Großverband durch den Beschuss aus den Forts- und Dragonerattacken aufgerieben war, geht Peter zur offenen Feldschlacht über. Er wirft 21.000 Mann gegen die Schweden. Nur wenige Feinde können entkommen. Unter ihnen ist Karl XII., dessen Leibwache zahlreiche Kugeln abfängt und dem verwundeten Monarchen die Flucht auf einem Pferd ermöglicht. Mehr als 9.200 Schweden sterben in der Schlacht von Poltawa. Die Russen zählen 1.300 Tote. Auf dem Schlachtfeld lädt Peter mehrere schwedische Generäle und den ebenfalls gefangenen schwedischen Kanzler zu einem Festbankett ein. Er bedankt sich bei ihnen, dass sie ihm so gute Lehrmeister waren. Karl XII. Flieht mit dem Rest seiner Armee nach Süden. Nur 3000 Mann gelangen über die Grenze ins Osmanische Reich. Peter stellt nach seinem Sieg fest: Jetzt ist vollends mit Gottes Hilfe der Grundstein für St. Petersburg gelegt. Am 21. Dezember 1709 feiert Moskau den siegreichen Zaren. Garderegimenter ziehen mit ihrer Beute und Gefangenen durch die Straßen. Zu Ende ist der Nordische Krieg damit nicht. 12 Jahre dauern die Kämpfe zwischen Russland und Schweden noch an. Erst der Frieden von Nystad im Jahr 1721 beendet den Konflikt. Peter formt Russland zur Großmacht. Der russische Senat verleiht ihm den altrömischen Ehrentitel Vater des Vaterlandes, und kürt ihn zudem zum Imperator. In die Geschichte aber geht er als der Große ein. 1689 bis 1727. Ein Mann für alle Fälle. Das wilde Leben des Alexander Danilowitsch Menschikow, der enge Freund des Zaren, ist höchst begabt und sehr korrupt. Von Hauke Friedrichs. Wenn die Zahl der Neider etwas über die Leistung aussagt, dann muss Alexander Danilowitsch Menschikow der fähigste Staatsmann im Russischen Reich gewesen sein. 1673 geboren und aus einfachen Verhältnissen stammend, stieg er zu einem der reichsten und mächtigsten Männer hinter dem Zaren auf. Peter hielt große Stücke auf ihn. Mit zahlreichen Titeln und Posten versehen, bereicherte sich Menschikow zwar hemmungslos. Er war korrupt und ein Betrüger, arrogant und prunksüchtig. Rivalen pflegte er eigenhändig zu verprügeln und zu denunzieren. Aber er war seinem Freund Peter stets loyal verbunden. Beide hatten sich als junge Männer in Moskau kennengelernt. Sie zechten zusammen und vielleicht unterhielten sie auch eine homoerotische Affäre miteinander. Zumindest warf eine Geliebte des Zaren, Anna Mons, Menschikow das öffentlich vor. Als Bursche des Monarchen war Menschikow stets in Peters Nähe. Zeitweise sollen sie in einem Bett geschlafen haben. Der Zar nannte ihn »mein Herzenskind«. Die Zuneigung des Herrschers erwarb sich Menschikow aber durch Leistung. Auf dem Schlachtfeld als Kommandeur und in den Provinzen als Gouverneur. Peter kannte die Schwächen seines Vertrauten nur zu gut und verteidigte den Freund gegen alle Ankläger. Mehrere untreue Verfahren musste Menschikow über sich ergehen lassen, endlich wies man ihm die Unterschlagung von über 1 Million Rubel nach. Eine unerhörte Summe, die etwa dem gesamten Etat der Admiralität entsprach. Doch auch da ließ Peter ihn nicht fallen. Menschikow ist einer der größten Diebe, keine Frage, sagte der Zar zum Ankläger des Freundes. Aber eines unterscheidet ihn von den anderen. Er ist auch einer der fleißigsten, er arbeitet für 10. Hinauswerfen ist leicht, hinrichten auch. Aber wer bleibt mir dann noch? Talentlose, unfähige Diebe. Beide verband zudem eine Frau. 1703 führte Menschikow dem Zaren eine ehemalige Magd und Offiziersmätresse zu. Katharina wurde zu Peters Geliebter, Lebensgefährtin und schließlich zur Zarin. Am Hof gehörte sie neben Peter zu den wenigen Unterstützern von Menschikow. Sie vergaß nie, dass sie ihm ihre Beziehung zum Zaren verdankte. Ihr einstiger Förderer allerdings wurde nach Peters Tod doch noch wegen Bestechlichkeit und Verrats verurteilt und in die sibirische Provinz verbannt. Dort starb er 1729. Orient 1722 bis 1724. Vorstoß in den wilden Kaukasus. Kaum hat der Nordische Krieg ein Ende gefunden, richtet der Zar den Blick gegen Süden. Persiens Schwäche ist seine Chance. Von Ulrich Mehr. Gerade läuft ein Kostümfest im Menschikow-Palais in St. Petersburg, als dort russische Boten direkt aus Persien eintreffen. Der als katholischer Kardinal verkleidete Peter zieht sich mit seinen engen Vertrauten dem Hausherrn, Fürst Menschikow, kurz zurück, um die Boten anzuhören. An jenem 3. September 1723 haben diese Hocherfreuliches zu berichten. Unter dem Befehl des Generals Matjuschkin, der schon im Nordischen Krieg gegen Schweden Verantwortung trug, haben Spezialtrupps der russischen Armee die Küstenstadt Baku am Westufer des Kaspischen Meeres erobert. Eine strategische Stellung ersten Ranges. Zurück in die Gesellschaft kommt Peter nun in der gewohnten dunkelgrünen Offiziersuniform. Das Rauschen des Siegesfest mit Strömen von Alkohol kann beginnen. Mit dem Frieden von Nystad 1721 hat Russland den endlosen Nordischen Krieg gegen Schweden für sich entschieden. Nun setzt sich mit der Eroberung Bakus auch im kaukasischen Süden die russische Expansion fort. Die Vorgeschichte. Bis zum 18. Jahrhundert ringen zwei Reiche wiederholt kriegerisch um ihre Einflusszonen im Kaukasus. das Osmanische Reich und Persien, das von den Safawiden beherrscht wird. Traditionell gehören die kaukasischen Küsten des Schwarzen Meeres, der westliche Teil des heutigen Georgiens, zum Einflussgebiet der Türken. Die östlich und südlich anschließenden Regionen im heutigen Georgien, Armenien und Aserbaidschan zählen zum Einflussgebiet der Perser. Doch nun zeigt sich mit Russland ein dritter Akteur. Zunächst ist für das Zarenreich der Einfluss in dem an Rohstoffen reichen Kaukasus von enormer wirtschaftlicher Bedeutung. Dazu will sich Russland auch die Fernhandelswege sichern. Nach Vorderasien, Persien und ins entfernte Indien. Allein der wachsende Bedarf der russischen Manufakturen an Seide, Wolle, Gewürzen, Gold und Kupfer ist Motivation genug. Wegen der konkurrierenden Mächte im Kaukasus setzt Peter auch darauf, eine alternative Handelsroute über das Kaspische Meer zu erschließen. So sendet er 1716 eine diplomatische Expedition an das östliche Ufer des Kaspischen Meeres. Für deren Mitglieder endet diese tödlich. Die Khanate Bukhara, Chiwa und Kokand sind zu keiner Zusammenarbeit mit Russland bereit. Zeitgleich zu der gescheiterten Mission sendet Peter eine weitere Expedition in den Orient. Es sind 72 Mann unter dem Kommando des jungen Beamten Artemij Wolinski. Ihr Weg führt in die Region westlich des Kaspischen Meeres. Wolinskis Berichte liest Peter nur allzu gerne. Persien und seine Safawiden-Dynastie seien im Niedergang und steuerten auf Anarchie zu. Die Zentralgewalt im Vielvölkerreich des Schahs Hussein sei von Revolten und Verfall bedroht. Die örtlichen Herrscher der Großprovinzen Afghanistan und Aserbaidschan würden ihre Anerkennung verweigern. Zwar kann Wolinski den Schah durch einen Handelsvertrag im Juni 1717 noch verpflichten, russischen Händlern in seinem Reich Bewegungsfreiheit und Schutz zu gewähren. Doch an seiner Beurteilung der Lage ändert das nichts. Es sei für den Zaren ein günstiger Moment, im Kaukasus zuzuschlagen. Eile sei jedoch geboten, um den Türken zuvorzukommen. Als 1721 in der Stadt Schamachi, nicht weit von Baku, durch kaukasische Stämme russische Handelsniederlassungen zerstört und hunderte Russen und Armenier getötet werden, sieht Peter die Gunst der Stunde gekommen. Im Juli 1722 beginnt die Invasion seiner Armee in den Kaukasus. 22.000 Infanteristen werden in Astrachan an der Wolga eingeschifft, fahren von dort auf das Kaspische Meer und nach Derbent, am Westufer des Meeres, das damals zu Persien gehörte, heute zur russischen Provinz Dagestan. Mehr als 20.000 Kosaken folgen zu Pferd auf dem Landweg. Ende August hält Peter triumphalen Einzug in Derbent, wird gar als neuer Alexander bezeichnet und lässt sich selbstbewusst vom Schiff auf persischen Boden tragen. Doch der Weitermarsch stockt. Hitze, Durst und Mangel an Lebensmitteln quälen Peters Armee. Schiffe mit Nachschub gehen im Sturm auf dem Kaspischen Meer unter. Tausende Pferde verenden am Futtermangel. Peter hofft, Baku selbst zu erreichen, wo der Khan, wie es heißt, ein schmieriges Öl fördere, das die Eigenschaft hat zu brennen. Doch der Erfolg ist ungewiss. Peter muss sich nach Astrachan zurückziehen. Seine zurückgelassenen Kontingente unter General Matjuschkin werden im Sommer 1723 Baku erobern. 9 Tage nach der Siegesfeier im Menschikow-Palais wird am 23. September 1723 in St. Petersburg mit dem vom Schah entsandten Unterhändler Ismail Bek ein Friedensvertrag ausgehandelt. Dieser ist für Persien so schmachvoll, dass der Unterhändler in seiner Heimat fortan als Verräter gilt. Das Osmanische Reich sieht sich derweil von der Entwicklung übergangen. So wird erst ein Teilungsvertrag im Juni 1724 die unterschiedlichen Gebietsansprüche regeln. Der Vertrag überlässt Russland die Städte Baku und Derbent sowie die 3 persischen Provinzen Gilan, Mazenderan und Astrabad am Kaspischen Meer, und zwar auf ewige Zeiten. Diese enden allerdings bereits 1735, als Zarin Anna Iwanowa die besetzten Gebiete an Persien zurückgibt und sich so einen Verbündeten im neu entfachten russisch-osmanischen Krieg sichert. Venedig des Nordens, St. Petersburg. Zehntausende Zwangsarbeiter leiden für Peters Traum von einer Stadt. So albtraumhaft der Anfang, so traumhaft ist das Ergebnis. Aus dem Sumpf gestampft. Ein Fenster nach Europa soll die Stadt werden. Dafür lässt Peter zehntausende Zwangsarbeiter in das Feuchtgebiet an der Ostsee karren. Bald ranken sich düstere Sagen um den Ort. Von Sophia Schülke. Was ist das nur für eine Stadt, so dicht am Wasser zwischen Meer, Fluss und Sumpf, dass die Flut immer wieder meterhohe Wellen in ihre Straßen treibt? Mit Fassaden so weiß wie gleißendes Sonnenlicht. Und doch schwören ihre Bewohner, dass ihre Stadt auf Skeletten ruht und in den goldenen Kuppeln ihrer Kirchen ein schwarzer Teufel umgeht. St. Petersburg wird auf dem Reißbrett geplant und innerhalb so weniger Jahre auf Inseln und Pfählen errichtet, dass die Menschen vor Ort darüber ins Grübeln kommen und sich düstere Geschichten erzählen, wenn sie es denn überleben, wie sich die Festung im Sumpf zur imperialen Stadt wandelt, bis endlich die Märkte florieren, Kutschen auf breiten Boulevards fahren und Glockengeläut bis in die schmalste Gasse schallt, werden viele Gräben zugeschüttet. Es sind schwere Kämpfe, in denen sich die russischen Truppen im Herbst 1702 den Weg zur Mündung des Flusses Neva in die Ostsee bahnen. Der große nordische Krieg tobt seit 2 Jahren und die östliche Ostsee ist ein schwedisches Binnenmeer, zu dem auch die Neva-Mündung gehört. Doch im Mai 1703 ist sie erreicht. Peter hat seinen Zugang zum Meer. Hier können russische Geschütze fortan das Vordringen feindlicher Kriegsschiffe verhindern. Und ein Hafen kann die russischen Flüsse vom Meer aus erreichbar machen. Es gilt, keine Zeit zu verlieren, um die strategisch günstige Stelle abzusichern. Also befiehlt Peter im Mai 1703, auf einer kleinen Insel im Delta eine Festung zu bauen. Der Zar packt selbst mit an. Zu Ehren des Apostel Petrus und Paulus nennt er seine Gründung Peter-und-Paul-Festung. 1833 verdichtet Alexander Puschkin in seinem Poem »Der eherne Reiter« die Gedanken Peters und den Gründungsmythos so. Von hier aus drohen wir dem Schweden. Hier werde eine Stadt am Meer. Zu Schutz und Trutz vor Feind und Fehden. Hier hatte die Natur im Sinn ein Fenster nach Europa hin. Ich breche es in des Reiches Feste. Spätestens 1706 fasst Peter den Entschluss, hier eine ganze Stadt zu bauen. Um deren Gründung rankt sich zwar der politische Mythos, nachdem der Zar eine Hauptstadt aus dem Nichts geschaffen habe, allerdings ist das Gebiet schon von finno-ugrischen Siedlern bewohnt gewesen. Der Ort für die Festung und die neue Siedlung ist strategisch gewählt und zugleich symbolisch aufgeladen. 1240 hat der russische Nationalheld Alexander Newski hier über das schwedische Ritterheer gesiegt. Mit dieser Stadt begehrt der Zar einmal mehr gegen alte Konventionen auf, er wendet sich bewusst von Moskau ab und kann ein Fenster nach Europa schaffen. Es soll ihm dabei helfen, Russland so umzugestalten, wie er es sich auf seinen Reisen durch Deutschland, die Niederlande, Frankreich und England vorgestellt hat. Seinen Mikrokosmos nennt Peter mein Paradies. Es ist der feste Grund inmitten des Sumpfes. Die Neuorientierung nach Westen wird zum entscheidenden Eingriff in das kulturelle Gedächtnis. Peter presst dem alten Russland den Stempel des Provisorischen auf, indem er 1714 per Dekret verbietet, dass Häuser aus Stein gebaut werden, außer in seinem St. Petersburg natürlich. Der Zar geht noch weiter. Jedes Jahr lässt er tausende Bauern und Stadtbewohner, sogar aus Sibirien, zwangsweise zur Arbeit nach St. Petersburg bringen. Sie müssen 2-3 Monate lang Erd- und Transportarbeiten übernehmen und Pfähle einrammen. Auch Soldaten werden eingespannt. Wer sich widersetzt, hat drakonische Strafen zu erwarten. Zeitweise schuften auf der riesigen Baustelle 50.000, gar 80.000 Zwangsarbeiter. Das sumpfige Gelände erschwert die Arbeiten. Die Leute sind schlecht untergebracht und versorgt, sie leiden an Sumpffieber und Skorbut. Viele überleben ihren Einsatz in der neuen Zarenstadt nicht. Die Opferzahlen schwanken stark. Während ausländische Berichte 100.000 Tote nennen, verzeichnet ein Bericht über ein Arbeitskommando aus dem Jahr 1716, das von 3.632 Arbeitern 738 geflohen und 27 gestorben sind. Manche werden auch von den häufigen Hochwassern der Neva dahingerafft. Weltberühmt werden die Hochwasser von St. Petersburg durch einen Dichter, der sich ebenfalls mit Zarenwillkür auskennt, abermals Puschkin. Sein Poem »Der eherne Reiter« erzählt nicht nur von der Stadtgründung, sondern auch die tragische Geschichte des einfachen Beamten Evgenij. Als seine Verlobte im Hochwasser umkommt, irrt er ziellos durch die Stadt, bis er sich vor dem Reiterstandbild Peters des Großen wiederfindet und dem Zaren die Schuld am Tod der Geliebten gibt. Als eines der wichtigsten Werke der russischen Literatur nimmt das von Zar Nikolaus dem I. höchstpersönlich zensierte Gedicht von 1833 traurigen Bezug auf ein reales Übel. Keine 10 Jahre zuvor hat das schlimmste Hochwasser der Stadtgeschichte gewütet. Am Mittag waren die Straßen bereits zu reißenden Flüssen geworden, auf denen Kähne Viehkadaver trieben. Aus dem Smolensker Friedhof wurden in großen Mengen Holzkreuze aus den Gräbern weggetrieben, berichtete der Augenzeuge Samuel Aller in einem Brief. Der Beamte Grigori Nikanorowitsch Olenin schreibt, auf der Neva waren dahinschwindende Häuser zu sehen, deren Bewohner auf dem Dach standen, Teile von Kähnen, an denen Menschen hingen. 1777 war die Stadt von einem Hochwasser mit einer Fluthöhe von etwa 3,2 Metern heimgesucht worden. Doch jetzt, im Jahr 1824, stieg die Neva um mehr als 4 Meter. Während der Augenzeuge Aller 3.625 Opfer nennt und ausländische Quellen von 15.000 berichten, gehen neuere Schätzungen von nicht mehr als 700 Toten aus. Das Hochwasser von 1824, das Puschkin nicht mit eigenen Augen sieht, weil sein Zar ihn auf das elterliche Gut verbannt hat, ist besonders stark, aber keine Ausnahme. Die Neva ist nahe der Peter- und Paul-Festung 1,2 Kilometer breit, ihr Delta bildet eine sumpfige Niederung. Und das Stadtzentrum liegt nur knapp über dem Meeresspiegel. Was dem Gründer erst schmerzlich bewusst wird, bei mehrtägigen Stürmen aus westlicher Richtung können sich die Wasser der Ostsee so aufschaukeln, dass sie lange Wellen bilden, die in der Neva-Mündung ein Hochwasser jenseits der 3-Meter-Marke erzeugen. Abhilfe sollen Kanäle und die Erhöhung angrenzender Flächen schaffen. Dass die heutige Innenstadt ungefähr 2 bis 5 Meter über dem ursprünglichen Niveau liegt, hat auch mit einer besonderen Weisung Peters zu tun. 1714 verlangt er, dass jedes Fuhrwerk und jedes Schiff aus dem Binnenland eine bestimmte Anzahl Steine mit einem gewissen Gewicht mitbringen muss. Seit den 1750er und 1760er Jahren wird das Ufer der Neva systematisch befestigt und erhöht. Aber was geschieht Puschkins Evgenij? Unter seinem Fluchen wird Peters Statue lebendig. Ross und Reiter springen vom Sockel, treiben den Unglücklichen durch die Straßen und in den Irrsinn. Er stirbt in den Fluten des Stroms. Es ist kein Wunder, dass die neue Stadt die Gemüter spaltet. Manche Dichter wie der adelige Alexandre Sumarokov preisen sie in Versen. An diesem Ort war einst Sumpf, nun glänzt hier das Gold. Doch im Volksglauben geistert schon früh ein düsteres Omen umher. Es ist ausgerechnet Peters unglückseliger Sohn Alexei, der die Volkssage 1718 in einem seiner Verhöre zu Protokoll gibt. Petersburg wird nach uns nicht Bestand haben. Es soll veröden. Viele sprechen darüber. Nach Aussage des totgeweihten Zarensohns soll seine Mutter die Prophezeiung 2 Jahre zuvor getan haben. Aber es kursieren noch andere Sagen. So erzählt man sich um 1722, dass in der Kuppel der alten Dreifaltigkeitskathedrale, in der sich Peter eben noch zum 1. Kaiser des Russischen Reiches hat ausrufen lassen, der Teufel gesichtet wurde. Gerade die strengen Altgläubigen sind geneigt, dem westlich orientierten Peter den Antichristen zu sehen. Da passt es ins Bild, dass seine Stadt immer wieder von Überschwemmungen heimgesucht wird. Nichts steht im biblischen Sinn so eindeutig für Gottes Strafe wie vernichtende Wasserfluten. Andererseits, wer sich hier niederlässt, kann Privilegien bekommen. Adelsfamilien, Kaufleute und Handwerker müssen zwar in St. Petersburg repräsentative Häuser bauen, abhängig von ihrem Vermögen. Aber Leibeigenen wird die Freiheit geschenkt. Sie lassen die Vision des Zaren wahr werden. Als Peter 1725 stirbt, leben 70.000 Menschen in seiner neuen Hauptstadt. Sankt Petersburg bis heute. Einmal Leningrad und zurück. Schicksal einer Stadt. Kultur- und Industriemetropole. Zentrum der Revolution und Ort millionenfachen Sterbens. Von Sophia Schülke. Peter der Große macht sein Fenster nach Europa 1712 zur Hauptstadt. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts erlebt Sankt Petersburg eine kulturelle Blüte. Hier wirken die Literaren Puschkin, Dostojewski und Gogol und der Baumeister Carlo Rossi prägt den alexandrinischen Klassizismus. Ende des 19. Jahrhunderts hat die Stadt 1,2 Millionen Einwohner. Doch trotz erster Eisenbahn- und Straßenverbindungen nach Moskau bleiben die Lebensbedingungen der Arbeiter schlecht, während die Metropole sich zur Industriestadt auswächst. So wird Sankt Petersburg zu einem Zentrum der revolutionären Bewegung. Bis 1918 finden hier alle wichtigen Aufstände und Revolutionen der russischen Geschichte statt. Der Ära, in der Sankt Petersburg Hauptstadt ist, setzen die Revolutionen ein Ende. Diese beginnen am 22. Januar 1905, als rund 200.000 Menschen vor dem Winterpalais für bessere Arbeitsbedingungen, Pressefreiheit und ein Parlament demonstrieren, folgt der Schießbefehl. 130 Zivilisten sterben bei diesem Petersburger Blutsonntag, an die 1.000 werden verletzt. Es ist der Auftakt zur russischen Revolution von 1905, der Generalprobe der Oktoberrevolution von 1917. Durch diese verliert die Stadt, die seit 1914 Petrograd heißt, an Bedeutung. Hauptstadt ist nun wieder Moskau. Als Lenin 1924 stirbt, wird die ehemalige Zarenstadt in Leningrad umbenannt. Eine wahre Hölle durchlebt ihre Bevölkerung, als deutsche Truppen die Stadt vom 8. September 1941 bis zum 27. Januar 1944 belagern. Während der 871 Tage langen Leningrader Blockade sterben mehr als 1 Million Zivilisten an Hunger und Entkräftung. Nach der Befreiung wird Leningrad als Heldenstadt ausgezeichnet und ihr Wiederaufbau zum Prestigeprojekt der Sowjetunion. Als diese zusammenbricht, bekommt die Stadt 1991 per Volksentscheid ihren historischen Namen zurück. Und zur 300-Jahr-Feier 2003 neuen Glanz. Zahlreiche Museen und Paläste sind seither restauriert. Fünftes Kapitel: Schweres Erbe. Tod im Zarenhaus. Peter kennt auch als Vater keine Gnade. Sein Sohn stirbt in Haft. Die Tragödie eröffnet einer Bauernmagd den Weg auf den Thron. Familientragödie und Nachfolge. Der gefolterte Sohn. Wie ganz Russland leidet auch der Thronfolger Alexei unter der Hartherzigkeit des Zaren. 1716 flieht er ins Ausland. Doch statt Freiheit wartet ein schreckliches Schicksal auf den Zarewitsch. Von Katrin Schneider-Färber. Das Leben unter seinem Vater ist für Thronfolger Alexei Petrowitsch die Hölle. Immer wieder sieht er sich den Schimpftiraden und Wutanfällen des Zaren ausgesetzt, dem er nichts recht machen kann. Dein Eigensinn, deine Bosheit, wie oft habe ich dich dafür getadelt und nicht nur getadelt, sondern auch geschlagen. Wie viele Jahre schon habe ich fast kein Wort mehr mit dir gesprochen. Alles hat nichts genützt, nichts bewirkt. Ich habe nur meine Zeit verschwendet, in den Wind gesprochen. Du bemühst dich nicht im Geringsten. Dein ganzes Vergnügen scheint es zu sein, müßig und faul zu Hause herumzusitzen, schreibt Peter im Herbst 1715 erbost an seinen Sohn. Tatsächlich ist der Zarewitsch, Zarensohn und Thronfolger, das genaue Gegenteil seines Vaters. Hier der aggressiv durchsetzungsfähige Charakter des Zaren, der noch durch die hünenhafte Gestalt verstärkt wird, dort der eher introvertierte Sohn, der weder sportlich noch kraftvoll ist, der sich nicht für Zechgelage interessiert, wie es sich für einen richtigen russischen Mann gehört, sondern lieber religiöse Bücher liest. Und der sich nicht das Geringste aus den Steckenpferden seines Vaters macht, dem Flottenbau und der Militärtechnik. Vater und Sohn sind mit der Situation völlig überfordert. Peter kann sich nicht im Geringsten in seinen Sohn hineinversetzen. Der Zar sieht nicht, dass sich Alexei in Krankheiten und Alkohol flüchtet, wenn er zu Feldzügen mitgenommen wird. Je mehr Vorwürfe Peter seinem Sohn macht, umso verstockter reagiert Alexei. Es ist ein Teufelskreis, der zur Katastrophe führt. Neben den charakterlichen Gegensätzen belastet die Zerrüttung der elterlichen Ehe das Verhältnis zwischen den beiden Männern. Peter entledigte sich seiner ungeliebten Ehefrau, der sanftmütigen, aber farblosen Jewdokie Lopuchina, nachdem diese ihm zwei Söhne geboren und so den Bestand der Dynastie gesichert hatte. Der Zar zwang sie, in ein Kloster einzutreten. Sein Hass auf die ungeliebte Frau übertrug sich auf den Sohn. Peter übergab ihn deutschen Erziehern und kümmerte sich kaum um ihn. Der von der Mutter getrennte Alexei fand die Geborgenheit, die ihm seine Familie vorenthielt, im alten Moskau, beim reformunwilligen Adel und orthodoxen Klerus. 1715 stellt der Zar seinen Sohn vor die Wahl. Entweder er ändert sich oder er wird enterbt. Der Zar kann sich das Ultimatum leisten. Gleich zwei potenzielle Thronkandidaten sind innerhalb weniger Tage geboren worden. Alexei hatte einen Sohn gezeugt, den späteren Zaren Peter II. Und auch Peters zweite Gattin Katharina hatte einen Sohn zur Welt gebracht, Peter Petrowitsch. Alexei kämpft nicht lange um seinen Thron. Er ist bereit zu verzichten und in ein Kloster einzutreten. Peter reagiert irritiert. Er verordnet sich und seinem Sohn eine 6-monatige Denkpause. Dann eskaliert die Situation. Als Peter sich in Kopenhagen aufhält und seinen Sohn Ende des Jahres 1716 ins Feldlager bestellt, überkommt Alexei die Panik. Mit 3 Dienern und seiner geliebten Afrosinia setzt er sich nach Wien zu Kaiser Karl VI. Ab. Der von der Situation peinlich berührte Kaiser lässt den jungen Asylanten nach Schloss Ehrenberg in Tirol bringen. Zar Peter tobt. Seine Spione in Wien machen den Aufenthaltsort des Flüchtigen bald aus. Karl VI. Verfrachtet Alexei daraufhin in die Festung St. Elmo bei Neapel, doch auch dieses Versteck bleibt nicht lange geheim. Grimmig fordert der Zar die Herausgabe des Sohnes. Peter arbeitet mit allen Tricks, um Alexei zur Heimkehr zu bewegen. Er sichert ihm Straffreiheit zu und erkauft sich Falschaussagen, um den Zarewitsch glauben zu machen. Der Kaiser würde ihn ohnehin ausliefern. Wieder in Moskau erfährt Alexei, dass die Schonung ihren Preis hat. Er soll die Hintermänner seiner Flucht nennen. Der ewig misstrauische Zar wittert eine Verschwörung, die dahinter steckt. Willfährig wie immer geht der Zarewitsch auf die väterlichen Wünsche ein. In einer großen Zeremonie im Kreml verzichtet er auf alle Thronansprüche, schwört dem neuen Thronerben Peter Petrowitsch die Treue und nennt sogar die Namen der Fluchthelfer. Der väterliche Zorn ist fürchterlich. Eine Verhaftungswelle rollt durchs Land. Selbst Alexeis Mutter wird aus ihrem Kloster gezerrt. Obwohl sich eine Verschwörung nicht nachweisen lässt, kommt es zu zahlreichen öffentlichen Hinrichtungen. Seinen Kopf kann der Zarewitsch trotzdem nicht retten. Nachdem seine Geliebte im Frühjahr 1718 preisgegeben hat, wie verächtlich der Thronfolger über seinen Vater und dessen Reformpolitik geredet hat, ist es bald auch um ihn geschehen. Er wird in St. Petersburg inhaftiert und unbarmherzig gefoltert. 25 Knutenhiebe verabreicht ihm der Henker beim ersten Verhör, 15 weitere bei der zweiten Vernehmung. Alexei gibt schließlich zu, den Tod des Vaters herbeigesehnt zu haben. Ein Gericht verurteilt ihn daraufhin zum Tod. Noch bevor Peter das Urteil gegenzeichnen kann, stirbt Alexei an den Folgen der Tortur. Ganz Europa ist entsetzt. Die offizielle Begründung, der Thronfolger sei einem Schlaganfall erlegen, überzeugt keinen. Doch niemand wagt, etwas zu sagen. Der Autokrat hatte aller Welt ein Beispiel seiner Macht geliefert. Nur das Schicksal bietet ihm die Stirn. 1719 stirbt der neue Zarewitsch Peter Petrowitsch. Würde die Krone des Zaren doch in die Linie des verhassten Alexei zurückkehren? Peter zögert mit seiner Entscheidung. Neben dem Enkel Peter Alexejewitsch stehen nur Frauen als Erbinnen bereit. Anna und Elisabeth, die jungen Töchter der geliebten zweiten Gattin Katharina. Älter und damit regierungsfähiger sind die Nichten Anna und Katharina, die Töchter von Peters Halbbruder und zeitweiligem Mitzaren Iwan V. Doch wenn schon eine Frau Russlands Thron besteigen soll, warum dann nicht eine, der Peter blind vertrauen kann? 1924 lässt Peter seine Gattin Katharina mit kirchlichem Segen zur Zarin krönen. Doch wer ihm wirklich nachfolgen soll, darüber hat Peter noch nicht entschieden, als er am 5. November 1724 eine seiner üblichen Inspektionsfahrten unternimmt. Nahe der Neva-Mündung wird sein Tross Zeuge eines Schiffbruchs. Der Sturm hat ein Boot kentern lassen und auf eine Sandbank getrieben. Einige Insassen kämpfen im Meer um ihr Leben, andere versuchen verzweifelt, das Wrack wieder flott zu machen. Peter lässt sich heranrudern. Er beobachtete einige Zeit die hilflosen Rettungsversuche, dann springt er ins hüfthohe, eiskalte Meer, um selbst mit anzupacken. In der folgenden Nacht packt Peter schwerer Schüttelfrost. Der Zar hat schon an einer Blasenkrankheit gelitten, jetzt wird daraus eine tödliche Niereninfektion. Der von Schmerz gezeichnete Zar zeigt sich zwar noch einige Male in der Öffentlichkeit, Ende Januar ist das Ende aber nicht mehr aufzuhalten. Peter versucht noch ein Testament aufzusetzen, zu spät. Ehe er seinen letzten Willen seiner Tochter Anna wenigstens noch zuflüstern kann, fällt er ins Koma. Am Morgen des 8. Februar 1725 ist Peter der Große tot. 1703 bis 1727. Aufstieg zu Peters Erben. Geliebte Ehefrau und schließlich Zarin. Die unglaubliche Karriere einer Bauernmagd aus Litauen. Von Karin Schneider-Färber. Sie wehte in Peters Leben wie ein frischer Frühlingswind. Rund und rosig stand die 19-jährige litauische Bauernmagd Marta Skavronskaja vor dem Zaren, der ihren Reizen sofort erlag. Die vollbusige Schönheit, die nach ihrem Übertritt zum orthodoxen Glauben den Namen Katharina Alexejewna annahm, verstand es mit ihrem Charme, Peter ein Leben lang zu fesseln. Ihre niedere Abkunft störte den Zaren, der sie zärtlich Katharinuschka nannte, keineswegs. Das Paar lernte sich 1703 im Moskauer Haushalt Alexander Menschikows kennen und lieben. Das 1684 geborene Bauernmädchen war im Nordischen Krieg als Gefangene dem Generalfeldmarschall Scheremetjew in die Hände gefallen. Der überließ sie später Menschikow und dieser erkannte in ihr das perfekte Geschenk für seinen Freund Peter. Aus der zunächst flüchtigen Liaison mit dem Zaren wurde rasch mehr. Katharinas robuste Natur ermöglichte pausenlose Schwangerschaften. Insgesamt 12 Kindern schenkte sie das Leben, doch der erhoffte Thronfolger war nicht dabei. Nur 2 Mädchen überlebten. Trotz ihrer Schwangerschaften begleitete Katharina ihren Zaren auf vielen Reisen und sogar auf seinen Feldzügen. Da sie an niedrige Arbeiten gewöhnt war, wusch und kochte sie für ihn und erwarb sich mit ihrer Warmherzigkeit den Ruf einer Kinderfrau der Soldaten. Je mehr sich die Familientragödie zwischen Peter und seinem Sohn zuspitzte, umso höher stieg Katharina in der Gunst Peters. In aller Form heiratete er sie schließlich im Jahr 1712. Ihre Sternstunde erlebt Katharina 1724, als sie mit allem Prunk und Pomp in Moskau zur Zarin gekrönt wird. Eigenhändig setzt ihr Peter die mit Perlen, Brillanten und einem Taubenei großen Rubin geschmückte Kaiserkrone aufs Haupt. Welch ein Triumph für das einfache Bauernmädchen. Im Glanz der Juwelen sonnt sich Katharina recht gerne. Sie liebt eine prächtige Hofhaltung und schöne Kleider. Der Zar erbaute ihr in St. Petersburg und in ihrer alten Heimat in Reval Paläste mit kunstvollen Gärten. Die Nachfolge im Zarenreich hält sich Peter auch nach der Krönung seiner Frau offen. Doch ein regierungsfähiger, männlicher Erbe ist nicht in Sicht. Und unter den weiblichen Thronerbinnen hat eben Katharina schon die Krone auf dem Kopf. Es ist Menschikows politischem Geschick zu verdanken, dass Katharina die Regierung in Nachfolge ihres verstorbenen Mannes antreten kann. Ihre Herrschaft als Zarin steht ganz unter dem Einfluss Menschikows, der den politischen Kurs Peters weiterfährt. Katharinas folgenreichste Amtshandlung ist die Eröffnung der Russischen Akademie der Wissenschaften 1725. Kaum 43-jährig stirbt die Zarin bereits 1727. Nachdem sie auf Drängen Menschikows, den Sohn des unglücklichen Zarewitschs Alexei, Peter Alexejewitsch zu ihrem Erben eingesetzt hat. Interview. Beide sind autoritäre Herrscher mit einem gewissen Anspruch. Was verbindet, was trennt Peter den Großen und Wladimir Putin? Die langjährige Russland-Korrespondentin Katja Gloger beschreibt die großen Linien der russischen Politik und das schwierige Verhältnis des Landes zum Westen. Interview von Christian Pantle. Wie wird Peter der Große heute in Russland gesehen? Eher positiv oder eher kritisch? Peter der Große wird heute mit zwei grundsätzlich positiven Dingen verbunden. Zum einen mit dem geflügelten Wort, dass er das Fenster nach Europa aufgestoßen hat und damit Russland aus der Isolation heraus in eine neue Zeit katapultierte. Zum anderen mit dem Bau der neuen Hauptstadt St. Petersburg, heute eine strahlende Stadt, die in ihrem Zentrum wunderbar saniert und restauriert wurde. Wie ein kleiner Diamant funkelt diese Stadt, die damals, ja nach europäischem Muster, mit Hilfe vorzugsweise italienischer Architekten konstruiert worden ist. Besteht eine Rivalität zwischen St. Petersburg und der alten und neuen Hauptstadt Moskau? Immer. Moskau mit dem Kreml als Symbol der Zarenherrschaft, des autokratischen Herrschaftssystems, der Allmacht, sah sich immer als die russische Stadt und in Konkurrenz zu der nach Westen ausgerichteten modernen, glitzernden Metropole Petersburg. Diese Konkurrenz gibt es bis heute im Selbstverständnis der Moskauer und Petersburger. Und Putin, der in St. Petersburg, damals noch Leningrad, geboren wurde, hat viel dafür getan, dass St. Petersburg restauriert wurde, dass die Zarenpaläste und die Innenstadt im neuen Glanz erstrahlen. War die Rückbenennung von Leningrad in St. Petersburg Konsens im Land oder gab es starken Widerspruch? Darüber wurde nicht wirklich gestritten. Lenin ist in der heutigen russischen Geschichtsschreibung eher negativ besetzt. Anders übrigens als Stalin, der als Sieger im großen Vaterländischen Krieg gegen Hitler-Deutschland in einem nahezu positiven Licht dargestellt wird, obwohl er einer der schlimmsten Massenmörder der Geschichte war. Wird es Peter negativ angekreidet, dass er rücksichtslos und autokratisch regierte, oder ist man das von russischen Herrschern gewohnt? Die russischen Zaren waren von ihrem Selbstverständnis her immer autokratische, also von Gott eingesetzte Herrscher. Ob es der Zarismus war, der sowjetische Kommunismus oder die heutige autoritäre und massiv repressive Präsidentenschaft Putins, es gilt das Recht der Macht, nicht die Macht des Rechts. Der Staat bestimmt die Geschicke. Und die Bürger, noch immer eher als Untertanen betrachtet, haben diesem Staat zu dienen und nicht umgekehrt. Das autoritäre Herrschaftsmodell zieht sich also durch die Geschichte? Wir dürfen dabei eine entscheidende Periode nicht vergessen. Den Versuch eines demokratischen Aufbruchs während Gorbatschows Perestroika und auch nach dem Ende der Sowjetunion 1991. Es war ein Experiment, das ziemlich schnell scheiterte. Die alte kommunistische Machtelite gab sich einen neuen Anstrich. Aus Kommunisten wurden vermeintliche Demokraten. Clevere Geschäftsleute stiegen zu Oligarchen auf, das System wurde zur Kleptokratie. Russland stürzte in den 90er Jahren in eine Abfolge von Wirtschaftskrisen und Katastrophen, die die Menschen in Angst und Schrecken versetzt haben. Putins Popularität erklärte sich lange auch daraus, dass er Stabilität brachte und Wirtschaftswachstum ermöglichte. Aktuell wendet sich Russland eher vom Westen ab. Ist das nicht ein Widerspruch dazu, dass Peters Öffnung nach Westen positiv gesehen wird? Das Fenster nach Westen, symbolisiert durch St. Petersburg, wird im Grunde nicht in Frage gestellt. Auch nicht der massive und unglaublich brutale Reformprozess, den Peter der Große seinem Land aufgezwungen hat. Die damit verbundenen Kosten werden in Historikerkreisen durchaus aufgezählt und kritisiert, aber nicht als historische Fehlentscheidung interpretiert. Russland hat sich immer als eher europäische Macht gesehen. Zunehmend in Frage gestellt wird jetzt allerdings das Selbstverständnis, wir sind Teil der europäischen Zivilisation. Putin hat sein Land auf einen Weg der Abkehr vom Westen geführt. Die Demokratien des Westens steuern seiner Ansicht nach auf einen historischen Niedergang zu. Sie schwächeln, vertreten falsche, dekadente Werte und verfolgen eine doppelzüngige Politik. Putins Russland dagegen manifestiere sich als Festung gegen diesen niedergehenden, dekadenten Westen. Als neue moralische Instanz mit Werten wie Patriotismus, Opferbereitschaft, Gläubigkeit, traditionellen Familienwerten. Als wiederauferstandene Großmacht in einer postwestlichen Welt. Peter der Große war ja einer der Zaren, die Russland zur Großmacht geführt haben. Ist er ein Vorbild für Putin? Dass sich Putin in der Tradition eines Zaren wie Peter sieht, dafür sind mir keine direkten Verweise bekannt. Natürlich sind beide autoritäre Herrscher, aber mit einem gewissen Anspruch technokratischer Aufklärung, um das Land ökonomisch und technologisch zu modernisieren. Gibt es russische Herrscher, die Putin als seine Vorbilder ansieht? Ich habe Zweifel. Die russische Orthodoxie spielt eine Rolle in der Legitimation seiner Herrschaft, die vermeintlich wahren russischen Werte. Vielleicht sieht er sich auch in der Tradition des Großfürsten Wladimir, der die Russ zu einem mächtigen mittelalterlichen Reich einigte und 988 zum orthodoxen Christentum führte. Diesem Großfürsten errichtete man 2016 in Moskau ein mächtiges, 16 Meter hohes Denkmal, und Putin hat es persönlich eingeweiht. Der historisch durchaus versierte Präsident sieht es als seine historische Mission, das russische Reich in all seiner imperialen Macht wiederherzustellen. Das hat Folgen für ein Land wie die Ukraine. Putin beschreibt Russen und Ukrainer ja als ein Volk und negiert damit die Unabhängigkeit des Landes. Peter der Große kannte keine Hemmungen, Kriege anzuzetteln, um Russlands Macht auszubauen. Auch Putin begreift militärische Mittel als Instrument der Politik. Er gilt als Nullsummenspieler, Freund oder Feind, Sieg oder Niederlage. Spielt es im Umgang mit der Ukraine eine Rolle, dass sie Teil des russischen Reiches war? Die Ukraine ist historisch eine hochkomplexe Angelegenheit. Entscheidend für die russische Politik heute ist ein Aufsatz Putins aus dem Sommer vergangenen Jahres, mit dem er sich als eine Art Chefhistoriker seines Landes präsentiert. Er betont darin die historische Einheit von Russen und Ukrainern. Die heutige Ukraine sei, so Putin, ein Projekt der USA und der Europäischen Union, um das Land als Anti-Russland zu etablieren. Westliche Berater und Geheimdienste hätten demnach die Ukraine unter ihre Kontrolle gebracht, um die engen Bindungen zu Russland zu lösen und sie in ein Aufmarschgebiet gegen Russland zu verwandeln. Dies dürfe Moskau auf keinen Fall zulassen. Während Peter der Große das Fenster nach Westen geöffnet hat, ist Putin demnach dabei, es zuzuschlagen? Ja. Und das macht den politischen Umgang mit Russland gerade so unglaublich kompliziert. Sie hörten Geschichte Porträt. Zar, Zimmermann, Folterknecht, Peter der Große, europäischer Visionär und russischer Despot. Gelesen von Clemens Benke für Saga Egmont.